Schöne Sprache von Hugo von Hofmannsthal. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2012. Hugo von Hofmannsthal. Schöne Sprache. Ich liebe diese Sprache, schreibt mir jemand, schon um ihrer formalen Schönheit willen. Dasselbe Wohlgefallen, das mich immer wieder zu diesen Bänden treibt, führt mich auch immer wieder an die lateinische Prosa der deutschen Humanisten heran. Wenn ich wenige Genüsse kenne, die sich mit der Kostbarkeit von Huttens lateinischen Dialogen vergleichen ließen, so denke ich dabei weniger an den Inhalt als an die Form. Nur unter den Deutschen ist das Schlagwort möglich, dass der Gehalt über die Form gehe. Die Sprache an sich und zwecklos soll und kann Gegenstand und Ausdruck einer Kunst sein. Es handelt sich hier um ein Formgefühl, das den Griechen und Romanen etwas naiv Selbstverständliches ist. Gewiss, das ist ganz richtig, man darf das sagen, es deutet in die Richtung hin, wo die Wahrheit liegt, aber man müsste noch ein wenig in die Tiefe gehen, um auf die wirkliche Wahrheit zu kommen. Denn schön, das ist eines von den Worten, mit denen die Leute am geläufigsten operieren und bei denen sie sich am wenigsten denken. Und schöne Sprache oder schön geschrieben ist ein richtiges Verlegenheitswort, das dem in den Mund kommt, dem ein Buch nichts gegeben und ein Stück Prosa nichts gesagt hat. Und doch gibt es keinen schönen und auch keinen bedeutenden Gehalt ohne eine wahrhaft schöne Darstellung, denn der Gehalt kommt erst durch die Darstellung zur Welt, und es kann ein schönes Buch ohne schöne Sprache ebenso wenig geben als ein schönes Bild ohne schöne Malerei. Und gerade das ist das Kriterium des schön geschriebenen Buches, dass es uns viel sagt, des hässlich geschriebenen aber, dass es uns wenig oder nichts sagt, wenngleich es uns immerhin irgendetwas übermitteln oder zu Verstand bringen oder Tatbestände vor die Augen führen kann. Der Theolog oder der Anthroposoph, trägt er uns das vor, was ihm als höchste Einsicht oder überirdische Ahnung vorschwebt? Und welch höherer Gegenstand wäre denkbar als die Zusammenhänge unserer Natur mit dem Göttlichen? Aber trägt er es in einem Kaufmannston, in einer abgenützten Zeitungssprache oder in einer flauen, stammelnden Bildersprache vor, so ist es nicht da. Aber Boccaccio hat seine Erzählungen so hingeschrieben, dass alles daran für ewig da ist, und ihr Gegenstand sind die Begegnungen von Verliebten, Überlistungen von Ehemännern und andere schlechte Streiche, aber in ihrer Unzerstörbarkeit und geistigen, man kann nicht anders sagen, als geistigen Anmut stehen diese frivolen Geschichten neben den Dialogen des Platon, deren Gehalt der erhabenste ist. So käme man fast in die Nähe des Gedankens, es gebe keinen an sich hohen und keinen an sich niedrigen Gegenstand, sondern nur Reflexe des unfasslichen geistig-sinnlichen Weltelementes in den Personen, und diese Reflexe seien von unendlich verschiedenem Rang und Wert, je nach der Beschaffenheit des spiegelnden Geistes. Von den Gegenständen gleitet unser Blick plötzlich zurück auf den Mund, der zu uns redet. aber auch das Montaignesche »Tel par la bouche que sur le papier« ist eine subtile Wahrheit, die verstanden sein will. Denn zwar ganz sicherlich ist das, was den tiefsten Zauber des schön geschriebenen Buches ausmacht, eine Art von versteckter Mündlichkeit, eine Art von Enthüllung der ganzen Person durch die Sprache. Aber diese Mündlichkeit setzt einen Zuhörer voraus. Somit ist alles Geschriebene ein Zwiegespräch und keine einfache Äußerung. Von dieser Einsicht aus fällt, wie durch ein seitlich aufgehendes Fenster, eine Menge Licht auf gewisse Vorzüglichkeiten, an denen wir das gut geschriebene Buch, die gut geschriebene Seite Prosa, denn die Prosa und durchaus nicht die Poesie ist es, welche wir hier betrachten, erkennen und die wir an ihr hervorzuheben gewohnt sind. Eine behagliche Vorstellung oder eine bedeutende körnige Kürze, eine reizende oder eine kühne Art zu verknüpfen und überzugehen, wohltuende Maße, eine angenehme Übereinstimmung zwischen dem Gewicht des Dargestellten und dem Gewicht der Darstellung, die Distanz, welche der Autor zu seinem Thema, die, welche er zur Welt und die besondere, welche er zu seinem Leser zu nehmen weiß, die Beständigkeit des Kontaktes mit diesem Zuhörer, in der man ihn verharren fühlt, das sind lauter Ausdrücke, die auf ein zartes, geselliges Verhältnis zu Zweien hindeuten, und sie umschreiben einigermaßen jenes geistig-gesellige, leuchtende Element, das der prosaischen Äußerung ihren Astralleib gibt. Und es ist keins unter ihnen, das sich nicht auf den Stil des Robinson Crusoe ebenso gut anwenden ließe als auf den Voltaires, auf Lessings Streitschriften ebenso wie auf Sören Kierkegaards Traktate. Auf Kontakt mit einem idealen Zuhörer läuft es bei ihnen allen hinaus. Dieser Zuhörer ist, so zu sprechen, der Vertreter der Menschheit, und ihn mitzuschaffen und das Gefühl seiner Gegenwart lebendig zu erhalten, ist vielleicht das Feinste und Stärkste, was die schöpferische Kraft des Prosaikers zu leisten hat. Denn dieser Zuhörer muß so zartfühlend, so schnell in der Auffassung, so unbestechlich im Urteil, so fähig zur Aufmerksamkeit, so Kopf und Herz in eins gedacht werden, daß er fast über dem zu stehen scheint, der zu ihm redet, oder es wäre nicht der Mühe wert, für ihn zu schreiben. Und doch muß ihm von dem, der ihn geschaffen hat, eine gewisse Unvollkommenheit zugemutet werden. Mindestens eine gewisse Unvollkommenheit der Entwicklung, daß er es notwendig habe, auf vieles erst hingeführt zu werden. Eine starke Naivität, daß er mit dem, was das Buch bringt, wirklich zu ergötzen sei und dadurch etwas wesentlich Neues erfahren werde. Vielleicht könnte man eine ganze Rangordnung aller Bücher und ganz besonders der Belehrenden danach aufrichten, wie zart und wie bedeutend das Verhältnis zu dem Zuhörer in ihnen erfühlt sei, und nichts zieht ein Buch und einen Autor schneller herunter, als wenn man ihm ansieht, er habe von diesem seinem unsichtbaren Klienten eine verworrene, unachtsame und respektlose Vorstellung im Kopf gehabt. Es sind also immer ihrer zwei, einer, der redet oder schreibt, einer, der zuhört oder liest, und auf den Kontakt zwischen diesen Zweien läuft's hinaus. aber dieser Kontakt gibt, je bedeutender er ist, in je höherer Sphäre er wirksam wird, um so mehr das Übergewicht dem Gebenden, während der Empfangende in diesen höheren Sphären immer leichter und dünner wird, ohne dass er freilich je aufhören würde, da zu sein. Wenn Goethe sagt, ihm sei, so oft er eine Seite Kant aufschlage, als trete er in ein helles Zimmer, so ist uns ein lichtvoller, mit der höchsten Quelle allen Lichtes kommunizierender Geist vorgestellt. Aber ebenso wie diese Eigenschaft, ein Licht zu sein, spüren wir bei anderen großen Autoren andere oberste Qualitäten des Geistes, die Stärke, welche von der inneren Ordnung nicht zu trennen ist, die wahre Selbstachtung, welche zusammengeht mit der Ehrfurcht, die seltene Glut der geistigen Leidenschaft. In der Darstellung eines solchen Geistes meinen wir wahrhaft die Welt zu empfangen, und wir empfangen sie auch, und nicht nur in den Gegenständen, die er erwähnt, sondern alles das, was er unerwähnt lässt, ist irgendwie einbezogen. Gerade die Kraft und die Überlegenheit von dem ungeheuren Wust der Dinge unzählig viele fortzulassen, nicht ihrer zu vergessen, was die Sache eines schwachen und zerstreuten Geistes wäre, sondern sich mit bewusster Gelassenheit über sie hinwegzusetzen. Die unerwarteten Anknüpfungen und Verbindungen hinwiederum, in denen plötzlich eine nach allen Seiten gewandte Aufmerksamkeit und Spannkraft sich offenbart, die scheinbare Zerstreutheit sogar endlich und die Willkürlichkeit, welche zuweilen reizend sein können. All dies gehört zu dem geistigen Gesicht des Schriftstellers. Dem Gesicht, das wir zugleich mit der Spiegelung der Welt empfangen, während wir seine Prosa lesen. Wie ein Seiltänzer geht er vor unseren Augen auf einem dünnen Seil, das von Kirchturm zu Kirchturm gespannt ist. Die Schrecknisse des Abgrundes, in den er jeden Augenblick stürzen könnte, scheinen für ihn nicht da. Und die plumpe Schwerkraft, die uns alle niederzieht, scheint an seinem Körper machtlos. Mit Entzücken folgen wir seinem Schritt, mit umso höherem, je mehr es scheint, als ginge er auf bloßer Erde. So wie dieser wandelt, genau so läuft die Feder des guten Schriftstellers. Ihr Gang, der uns entzückt und der so einzigartig ist wie eine menschliche Physiognomie, ist die Balance eines Schreitenden, der seinen Weg verfolgt. Unbeirrbar durch die Schrecknisse und Anziehungskräfte einer Welt. Und eine schöne Sprache ist die Offenbarung eines unter den erstaunlichsten Umständen, unter einer Vielheit von Drohungen, Verführungen und Anfechtungen aller Art bewahrten inneren Gleichgewichtes. Ende von Schöne Sprache von Hugo von Hofmannsthal. Lerne nur, um selbst zu schaffen von Friedrich Wilhelm Schelling. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2012. Lerne nur, um selbst zu schaffen. Ausschnitt aus Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums. Drittens über die ersten Voraussetzungen des akademischen Studiums von Friedrich Wilhelm Schelling. Der Begriff des Studierens schließt an sich schon und besonders nach den Verhältnissen der neueren Kultur eine doppelte Seite in sich. Die erste ist die historische. In Ansehung derselben findet das bloße Lernen statt. Die unumgängliche Notwendigkeit der Gefangennehmung und Ergebung seines Willens unter den Gehorsam des Lernens in allen Wissenschaften folgt schon aus dem früher Bewiesenen. Was auch bessere Köpfe in Erfüllung dieser Bedingung missleitet, ist eine sehr gewöhnliche Täuschung. Sie fühlen sich nämlich bei dem Lernen mehr angestrengt als eigentlich tätig. Und weil die Tätigkeit der natürlichere Zustand ist, halten sie jede Art derselben für eine höhere Äußerung des angeborenen Vermögens. Wenn auch die Leichtigkeit, welche das eigene Denken und Entwerfen für sie hat, seinen Grund mehr in der Unkenntnis der wahren Gegenstände und eigentlichen Aufgaben des Wissens als in einer echten Fülle des produktiven Triebs haben sollte. Im Lernen, selbst wo es durch lebendigen Vortrag geleitet wird, findet wenigstens keine Wahl statt. Man muss durch alles, durch das Schwere wie das Leichte, durch das Anziehende wie das Minderanziehende hindurch. Die Aufgaben werden hier nicht willkürlich nach Ideenassoziation oder Neigung genommen, sondern mit Notwendigkeit. In dem Gedankenspiel bei mittelmäßig reger Einbildungskraft, die mit geringer Kenntnis der wissenschaftlichen Forderungen verbunden ist, nimmt man heraus, was gefällt, und lässt liegen, was nicht gefällt oder was auch im Erfinden und eigenen Denken nicht ohne Anstrengung ergründet werden kann. Selbst derjenige, der von Natur berufen ist, zuvor nicht bearbeitete Gegenstände in neuen Gebieten sich zu seiner Aufgabe zu nehmen, muss doch den Geist auf jene Weise geübt haben, um in diesen einst durchzudringen. Ohne dies wird ihm auch im Selbstkonstruieren immer nur ein desultorisches Verfahren und fragmentarisches Denken eigentümlich bleiben. Die Wissenschaft zu durchdringen vermag nur, wer sie bis zur Totalität gestalten und bis zu der Gewissheit in sich ausbilden kann, kein wesentliches Mittelglied übersprungen, das Notwendige erschöpft zu haben. Ein gewisser Ton der Popularität in den obersten Wissenschaften, kraft dessen sie geradezu jedermanns Ding und jeder Fassungskraft angemessen sein sollten, hat die Scheu vor Anstrengung so allgemein verbreitet, dass die Schlaffheit, die es mit den Begriffen nicht zu genau nimmt, die angenehme Oberflächlichkeit und wohlgefällige Seichtigkeit sogar zur sogenannten feineren Ausbildung gehörte. Und man endlich auch den Zweck der akademischen Bildung darauf beschränkte, von dem Wein der höheren Wissenschaften eben nur so viel zu kosten, als man mit Anstand auch einer Dame anbieten könnte. man muß den Universitäten zum Teil die Ehre widerfahren lassen, daß sie vorzüglich den einbrechenden Strom der Ungründlichkeit, den die neuere Pädagogik noch vermehrte, aufgehalten haben, obgleich es andererseits auch der Überdruß an ihrer langweiligen, breiten und von keinem Geist belebten Gründlichkeit war, was jenem den meisten Eingang verschaffte. Jede Wissenschaft hat außer ihrer eigentümlichen Seite eine andere noch, die ihr mit der Kunst gemein ist. Es ist die Seite der Form, welche in einigen derselben sogar vom Stoff ganz unzertrennlich ist. Alle Vortrefflichkeit in der Kunst, alle Bildung eines edlen Stoffs in angemessener Form geht aus der Beschränkung hervor, die der Geist sich selbst setzt. Die Form wird nur durch Übung vollständig erlangt, und aller wahre Unterricht soll seiner Bestimmung nach mehr auf diese als auf den Stoff gehen, mehr das Organ üben als den Gegenstand überliefern. Aber das Organ auch der Wissenschaft ist Kunst, und diese will durch Übung gebildet und gelernt sein. Es gibt vergängliche und hinfällige Formen, und als besondere sind alle diejenigen, in die sich der Geist der Wissenschaft hüllt, auch nur verschiedene Erscheinungsweisen des sich in ewig neuen Gestalten verjüngenden und wiedergebärenden Genius. Aber in den besondern Formen ist eine allgemeine und absolute Form, von der jene selbst nur wieder die Symbole sind, und ihr Kunstwert steigt in dem Maße, in welchem ihnen gelingt, jene zu offenbaren. Alle Kunst aber hat eine Seite, von der sie durch Lernen erworben wird. Die Scheu vor Formen und angeblichen Schranken derselben ist die Scheu vor der Kunst in der Wissenschaft. Aber nicht in der gegebenen und besondern Form, die nur gelernt sein kann, sondern in eigentümlicher, selbstgebildeter, den gegebenen Stoff reproduzieren, vollendet auch erst das Aufnehmen selbst. Lernen ist nur negative Bedingung, wahre Intus Susception nicht ohne innere Verwandlung in sich selbst möglich. Alle Regeln, die man dem Studieren vorschreiben könnte, fassen sich in der einen zusammen: Lerne nur, um selbst zu schaffen. Nur durch dieses göttliche Vermögen der Produktion ist man wahrer Mensch, ohne dasselbe nur eine leidlich klug eingerichtete Maschine. Wer nicht mit demselben höheren Antrieb, womit der Künstler aus einer rohen Masse das Bild seiner Seele und der eigenen Erfindung hervorruft, es zur vollkommenen Herausarbeitung des Bildes seiner Wissenschaft in allen Zügen und Teilen bis zur vollkommenen Einheit mit dem Urbild gebracht hat, hat sie, die Wissenschaft, überhaupt nicht durchdrungen. Alles Produzieren ruht auf einer Begegnung oder Wechseldurchdringung des Allgemeinen mit dem Besonderen. Den Gegensatz jeder Besonderheit gegen die Absolutheit scharf zu fassen und zugleich in demselben unteilbaren Akt jene in dieser und diese in jener zu begreifen, ist das Geheimnis der Produktion. Hierdurch bilden sich jene höheren Einheitspunkte, wodurch das Getrennte zur Idee zusammenfließt, jene höheren Formeln, in die sich das Konkrete auflöst. die Gesetze aus dem himmlischen Äther geboren, die nicht die sterbliche Natur des Menschen gezeugt hat. Ende von Lerne nur, um selbst zu schaffen, von Friedrich Wilhelm Schelling. Die Legende vom Vogelnest von Selma Lagerlöf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Legende vom Vogelnest von Selma Lagerlöf. Hatto, der Eremit, stand in der Einöde und betete zu Gott. Es stürmte, und sein langer Bart und sein zottiges Haar flatterte um ihn, so wie die windgepeitschten Grasbüschel die Zinnen einer alten Ruine umflattern. Doch er strich sich nicht das Haar aus den Augen, noch steckte er den Bart in den Gürtel, denn er hielt die Arme zum Gebet erhoben. Seit Sonnenaufgang streckte er seine knochigen, behaarten Arme zum Himmel empor, ebenso unermüdlich, wie ein Baum seine Zweige ausstreckt, und so wollte er bis zum Abend stehen bleiben. Er hatte etwas Großes zu erbitten. Er war ein Mann, der viel von der Arglist und Bosheit der Welt erfahren hatte. Er hatte selbst verfolgt und gequält, und Verfolgung und Qualen anderer waren ihm zuteil geworden, mehr als sein Herz ertragen konnte. Darum zog er hinaus auf die große Heide, grub sich eine Höhle am Flussufer und wurde ein heiliger Mann, dessen Gebete an Gottes Thron Gehör fanden. Hatto, der Eremit, stand am Flussgestade vor seiner Höhle und betete das große Gebet seines Lebens. Er betete zu Gott, den Tag des jüngsten Gerichts über diese böse Welt hereinbrechen zu lassen. Er rief die posaunenblasenden Engel an, die das Ende der Herrschaft der Sünde verkünden sollten. Er rief nach den Wellen des Blutmeers, um die Ungerechtigkeit zu ertränken. Er rief nach der Pest, auf dass sie die Kirchhöfe mit Leichenhaufen erfülle. Rings um ihn war die öde Heide. Aber eine kleine Strecke weiter oben am Flussufer stand eine alte Weide mit kurzem Stamm, der oben zu einem großen, kopfähnlichen Knollen anschwoll, aus dem neue, frischgrüne Zweige hervorwuchsen. Jeden Herbst wurden ihr von den Bewohnern des holzarmen Flachlandes diese frischen Jahresschößlinge geraubt. Jeden Frühling trieb der Baum neue, geschmeidige Zweige, und an stürmischen Tagen sah man sie um den Baum flattern und wehen, so wie Haar und Bart um Hatto, den Eremiten, flatterten. Das Bachstelzenpaar, das sein Nest oben auf dem Stamm der Weide zwischen den emporsprießenden Zweigen zu bauen pflegte, hatte gerade an diesem Tage mit seiner Arbeit beginnen wollen. Aber zwischen den heftig peitschenden Zweigen fanden die Vögel keine Ruhe. Sie kamen mit Binsenhalmen und Wurzelfäserchen und vorjährigem Riedgras geflogen, aber sie mussten unverrichteter Dinge umkehren. Da bemerkten sie den alten Hatto, der eben Gott anflehte, den Sturm siebenmal heftiger werden zu lassen, damit das Nest der kleinen Vöglein fortgefegt und der Adlerhorst zerstört werde. Natürlich kann sich heute kein Lebender vorstellen, wie bemoost und vertrocknet und knorrig und schwarz und menschenunähnlich solch ein alter Heidebewohner sein konnte. Die Haut lag so stramm über Stirn und Wangen, dass sein Kopf fast einem Totenschädel glich, und nur an einem kleinen Aufleuchten tief in den Augenhöhlen sah man, dass er Leben besaß. Und die vertrockneten Muskeln gaben dem Körper keine Rundung, der emporgestreckte, nackte Arm bestand vielmehr nur aus ein paar schmalen Knochen, die mit verrunzelter, harter, rindenähnlicher Haut überzogen waren. Er trug einen alten, eng anliegenden schwarzen Mantel. Er war braun gebrannt von der Sonne und schwarz von Schmutz. Nur sein Haar und sein Bart waren Licht, hatten sie doch Regen und Sonnenschein bearbeitet, bis sie dieselbe graugrüne Farbe angenommen hatten wie die Unterseite der Weidenblätter. Die Vögel, die umherflatterten und einen Platz für ihr Nest suchten, hielten Hatto, den Eremiten, auch für eine alte Weide, die ebenso wie die andere durch Axt und Säge in ihrem Himmelsstreben gehemmt worden war. Sie umkreisten ihn viele Male, flogen weg und kamen zurück, merkten sich den Weg zu ihm, berechneten seine Lage im Hinblick auf Raubvögel und Stürme, fanden sie recht unvorteilhaft, aber entschieden sich doch für ihn, wegen seiner Nähe zum Flusse und dem Riedgras, ihrer Vorratskammer und ihrem Speicher. Eines der Vögelchen schoss pfeilschnell herab und legte sein Wurzelfäserchen in die ausgestreckte Hand des Eremiten. Der Sturm hatte gerade aufgehört, so daß das Wurzelfäserchen ihm nicht sogleich aus der Hand gerissen wurde, aber in den Gebeten des Eremiten gab es kein Aufhören. »Mögest du bald kommen, o Herr, und diese Welt des Verderbens vernichten, auf daß die Menschen sich nicht mit noch mehr Sünden beladen. Möchtest du die Ungeborenen vom Leben erlösen? Für die Lebenden gibt es keine Erlösung.« Nun setzte der Sturm wieder ein, und das Wurzelfäserchen flatterte aus der großen, knochigen Hand des Eremiten fort. Aber die Vögel kamen wieder und versuchten, die Grundpfeile des neuen Heims zwischen seine Finger einzukeilen. Da legte sich plötzlich ein plumper, schmutziger Daumen über die Halme und hielt sie fest, und vier Finger wölbten sich über die Handfläche, so daß eine friedliche Nische entstand, in der man bauen konnte. Doch der Eremit fuhr in seinen Gebeten fort. »Herr, wo sind die Feuerwolken, die Sodom verheerten? Wann öffnest du des Himmels Schleusen, die die Arche zum Berge Ararat erhoben? Ist das Maß deiner Geduld nicht erschöpft und die Schale deiner Gnade leer? O Herr, wann kommst du aus deinem sich spaltenden Himmel?« Und vor Hatto, dem Eremiten, tauchten die Fiebervisionen vom Tag des jüngsten Gerichtes auf. Der Boden erbebte, der Himmel glühte. Unter dem roten Firmament sah er schwarze Wolken fliegender Vögel, über den Boden wälzte sich eine Schar flüchtender Tiere. Doch während seine Seele von diesen Fiebervisionen erfüllt war, begannen seine Augen dem Flug der kleinen Vögel zu folgen, die blitzschnell hin und her flogen und mit einem vergnügten kleinen Piepsen ein neues Hälmchen in das Nest fügten. Der Alte ließ es sich nicht einfallen, sich zu rühren. Er hatte das Gelübde getan, den ganzen Tag stillstehend, mit emporgestreckten Händen zu beten, um so unsern Herrn zu zwingen, ihn zu erhören. Je matter sein Körper wurde, desto lebendiger wurden die Gesichte, die sein Hirn erfüllten. Er hörte die Mauern der Städte zusammenbrechen und die Wohnungen der Menschen einstürzen. Schreiende, entsetzte Volkshaufen eilten an ihm vorbei, und ihnen nach jagten die Engel der Rache und der Vernichtung, hohe, silbergepanzerte Gestalten mit strengem, schönen Antlitz, auf schwarzen Rossen reitend und Geißeln schwingend, die aus weißen Blitzen geflochten waren. Die kleinen Bachstelzen bauten und zimmerten fleißig den ganzen Tag, und die Arbeit machte große Fortschritte. Auf dieser hügeligen Heide mit ihrem steifen Riedgras und an diesem Flussufer mit seinem Schilf und seinen Binsen war kein Mangel an Baustoff. Sie fanden weder Zeit zur Mittagsrast noch zur Vesperruhe. Glühend vor Eifer und Vergnügen flogen sie hin und her, und ehe der Abend anbrach, waren sie schon beim Dachfirst angelangt. Aber ehe der Abend anbrach, hatten sich die Blicke des Eremiten mehr und mehr auf sie geheftet. Er folgte ihnen auf ihrer Fahrt, er schalt sie aus, wenn sie sich dumm anstellten, er ärgerte sich, wenn der Wind ihnen Schaden tat, und am allerwenigsten konnte er es vertragen, wenn sie sich ein bisschen ausruhten. So sank die Sonne, und die Vögel suchten ihre vertrauten Ruhestätten im Schilf auf. Wer abends über die Heide geht, muß sich herabbeugen, so daß sein Gesicht in gleicher Höhe mit den Erdhügelchen ist, dann wird er sehen, wie sich ein wunderliches Bild von dem lichten Abendhimmel abzeichnet. Eulen mit großen, runden Flügeln huschen über das Feld, unsichtbar für den, der aufrecht steht. Nattern ringeln sich heran, geschmeidig und behend, die schmalen Köpfchen auf schwanähnlich gebogenen Hälsen erhoben. Große Kröten kriechen träge vorbei. Hasen und Wasserratten fliehen vor den Raubtieren, und der Fuchs springt nach einer Fledermaus, die Mücken über den Fluss jagt. Es ist, als hätte jedes Erdhügelchen Leben bekommen. Doch unterdessen schlafen die kleinen Vögelchen auf dem schwanken Schilf, geborgen vor allem Bösen auf diesen Ruhestätten, denen kein Feind nahen kann, ohne dass das Wasser aufplätschert oder das Schilf zittert und sie aufweckt. Als der Morgen kam, glaubten die Bachstelzchen zuerst, die Ereignisse des gestrigen Tages seien ein schöner Traum gewesen. Sie hatten ihre Merkzeichen gemacht und flogen geradewegs auf ihr Nest zu, aber das war verschwunden. Sie guckten suchend über die Heide hin und erhoben sich gerade in die Luft, um zu spähen. Keine Spur von einem Nest oder einem Baum. Schließlich setzten sie sich auf ein paar Steine am Flussufer und grübelten nach. Sie wippten mit dem langen Schwanz und drehten das Köpfchen. Wohin war Baum und Nest gekommen? Doch kaum hatte sich die Sonne um eine Handbreit über den Waldgürtel auf dem jenseitigen Flussufer erhoben, als ihr Baum gewandert kam und sich auf denselben Platz stellte, den er am vorigen Tage eingenommen. Er war ebenso schwarz und knorrig wie damals und trug ihr Nest auf der Spitze von etwas, was wohl ein dürrer, aufrecht ragender Ast sein mußte. Da begannen die Bachstelzchen wieder zu bauen, ohne weiter über die vielen Wunder der Natur nachzugrübeln. Hatto, der Eremit, der die kleinen Kinder von seiner Höhle fortscheuchte und ihnen sagte, es wäre besser für sie, wenn sie niemals das Licht der Sonne gesehen hätten. Er, der in den Schlamm hinausstürzte, um den fröhlichen jungen Menschen, die in bewimpelten Booten den Fluss hinaufruderten, Verwünschungen nachzuschleudern. Er, vor dessen bösen Blick die Hirten der Heide ihre Herden behüteten, kehrte nicht zu seinem Platz am Fluss zurück, den kleinen Vögeln zuliebe. Aber er wußte, daß nicht nur jeder Buchstabe in den heiligen Büchern seine verborgene mystische Bedeutung hat, sondern auch alles, was Gott in der Natur geschehen lässt. Jetzt hatte er herausgefunden, was es bedeuten konnte, daß die Bachstelzchen ihr Nest in seiner Hand bauten. Gott wollte, daß er mit erhobenen Armen betend dastehen sollte, bis die Vögel ihre Jungen aufgezogen hatten, und vermochte er dies, so sollte er erhört werden. Doch an diesem Tage sah er immer weniger Visionen des jüngsten Gerichtes. Anstatt dessen folgte er immer eifriger mit seinen Blicken den Vögeln. Er sah das Nest rasch vollendet. Die kleinen Baumeister flatterten rundherum und besichtigten es. Sie holten ein paar kleine Moosflechten von der wirklichen Weide und klebten sie außen an, das sollte anstatt Tünche oder Farbe sein. Sie holten das feinste Wollgras, und das Weibchen nahm Flaum von seiner eigenen Brust und bekleidete das Nest innen damit, das war die Einrichtung und Möblierung. Die Bauern, die die verderbliche Macht fürchteten, die die Gebete des Eremiten an Gottes Thron haben konnten, pflegten ihm Brot und Milch zu bringen, um seinen Groll zu besänftigen. Sie kamen auch jetzt und fanden ihn regungslos dastehen, das Vogelnest in der Hand. »Seht, wie der fromme Mann die kleinen Tiere liebt«, sagten sie, und fürchteten sich nicht mehr vor ihm, sondern hoben den Milcheimer an seine Lippen und führten ihm das Brot zum Munde. Als er gegessen und getrunken hatte, verjagte er die Menschen mit bösen Worten, aber sie lächelten nur über seine Verwünschungen. Sein Körper war schon lange seines Willens Diener geworden. Durch Hunger und Schläge, durch tagelanges Knien und wochenlange Nachtwachen hatte er ihn gehorsam gelehrt. Nun hielten stahlharte Muskeln seine Arme Tage und Wochen lang emporgestreckt, und während das Bachstelzenweibchen auf den Eiern lag und das Nest nicht mehr verließ, suchte er nicht einmal nachts seine Höhle auf. Er lernte es, sitzend mit emporgestreckten Armen zu schlafen. Unter den Freunden der Wüste gibt es so manche, die noch größere Dinge vollbracht haben. Er gewöhnte sich an die zwei kleinen, unruhigen Vogelaugen, die über den Rand des Nestes zu ihm hinabblickten. Er achtete auf Hagel und Regen und schützte das Nest, so gut er konnte. Eines Tages kann das Weibchen seinen Wachtposten verlassen. Beide Bachstelzchen sitzen auf dem Rand des Nestes, wippen mit den Schwänzchen und beratschlagen und sehen seelenvergnügt aus, obgleich das ganze Nest von einem ängstlichen Piepsen erfüllt scheint. Nach einem kleinen Weilchen ziehen sie auf die allerverwegenste Mückenjagd aus. Eine Mücke nach der anderen wird gefangen und heimgebracht für das, was oben in seiner Hand piepst. Und als das Futter kommt, da piepsen sie am allerärgsten. Den frommen Mann stört das Piepsen in seinen Gebeten. Und sachte, sachte sinkt sein Arm auf Gelenken herab, die beinahe die Gabe, sich zu rühren, verloren haben, und seine kleinen Glutaugen starren in das Nest herab. Niemals hatte er etwas so hilflos Hässliches und Armseliges gesehen. Kleine, nackte Körperchen mit ein paar spärlichen Fläumchen, keine Augen, keine Flugkraft, eigentlich nur 6 große, aufgerissene Schnäbel. Es kam ihm selbst wunderlich vor, aber er mochte sie gerade so leiden, wie sie waren. Die Alten hatte er ja niemals von dem großen Untergang ausgenommen, aber wenn er von nun ab Gott anflehte, die Welt durch Vernichtung zu erlösen, da machte er eine stillschweigende Ausnahme für diese 6 Schutzlosen. Wenn die Bäuerinnen ihm jetzt Essen brachten, dann dankte er ihnen nicht mit Verwünschungen. Da er für die Kleinen dort oben notwendig war, freute er sich, dass die Leute ihn nicht verhungern ließen. Bald guckten den ganzen Tag 6 runde Köpfchen über den Nestrand. Des alten Hatto Arm sank immer häufiger zu seinen Augen hernieder. Er sah die Federn aus der roten Haut sprießen, die Augen sich öffnen, die Körperformen sich runden. Glückliche Erben der Schönheit, die die Natur den beflügelten Bewohnern der Luft geschenkt, entwickelten sie bald ihre Anmut. Und unterdessen kamen die Gebete um die große Vernichtung immer zögernder über Hattos Lippen. Er glaubte, Gottes Zusicherung zu haben, dass sie hereinbrechen würde, wenn die kleinen Vögelchen flügge waren. Nun stand er da und suchte gleichsam nach einer Ausflucht vor Gott Vater. Denn diese 6 Kleinen, die er beschützt und behütet hatte, konnte er nicht opfern. Früher war es etwas anderes gewesen, als er noch nichts hatte, was sein eigen war. Die Liebe zu den Kleinen und Schutzlosen, die jedes kleine Kind die großen, gefährlichen Menschen lehren muß, kam über ihn und machte ihn unschlüssig. Manchmal wollte er das ganze Nest in den Fluss schleudern, denn er meinte, dass die beneidenswert sind, die ohne Sorgen und Sünden sterben dürfen. Mußte er die Kleinen nicht vor Raubtieren und Kälte, vor Hunger und den mannigfaltigen Heimsuchungen des Lebens bewahren? Aber gerade als er noch so dachte, kam der Sperber auf das Nest herabgesaust, um die Jungen zu töten. Da ergriff Hatto den Kühnen mit seiner linken Hand, schwang ihn im Kreise über seinem Kopf und schleuderte ihn mit der Kraft des Zornes in den Fluss. Und der Tag kam, an dem die Kleinen flügge waren. Eines der Bachstelzchen mühte sich drinnen im Nest, die Jungen auf den Rand hinauszuschieben, während das andere herumflog und ihnen zeigte, wie leicht es war, wenn sie es nur zu versuchen wagten. Und als die Jungen sich hartnäckig fürchteten, da flogen die beiden Alten fort und zeigten ihnen ihre allerschönste Fliegekunst. Mit den Flügeln schlagend beschrieben sie verschiedene Windungen, oder sie stiegen auch gerade in die Höhe wie Lerchen oder hielten sich mit heftig zitternden Schwingen still in der Luft. Aber als die Jungen noch immer eigensinnig bleiben, kann Hatto es nicht lassen, sich in die Sache einzumischen. Er gibt ihnen einen behutsamen Puff mit dem Finger, und damit ist alles entschieden. Heraus fliegen sie, zitternd und unsicher, die Luft peitschend wie Fledermäuse, sie sinken, aber erheben sich wieder, begreifen, worin die Kunst besteht, und verwenden sie dazu, so rasch als möglich das Nest wieder zu erreichen. Die Alten kommen stolz und jubelnd zu ihnen zurück, und der alte Hatto schmunzelt. Er hatte doch in der Sache den Ausschlag gegeben. Er grübelte nun in vollem Ernst nach, ob es für unseren Herrgott nicht auch einen Ausweg geben konnte. Vielleicht, wenn man es so recht bedachte, hielt Gottvater diese Erde wie ein großes Vogelnest in seiner Rechten und vielleicht hatte er Liebe zu denen gefasst, die dort wohnen und hausen, zu allen schutzlosen Kindern der Erde. Vielleicht erbarmte er sich ihrer, die er zu vernichten gelobt hatte, so wie sich der Eremit der kleinen Vögel erbarmte. Freilich waren die Vögel des Eremiten um vieles besser als unseres Herrgotts Menschen, aber er konnte doch begreifen, dass Gottvater dennoch ein Herz für sie hatte. Am nächsten Tage stand das Vogelnest leer, und die Bitterkeit der Einsamkeit bemächtigte sich des Eremiten. Langsam sank sein Arm an seiner Seite herab, und es deuchte ihn, dass die ganze Natur den Atem anhielt, um dem Dröhnen der Posaune des jüngsten Gerichts zu lauschen. Doch in demselben Augenblick kamen alle Bachstelzen zurück und setzten sich ihm auf Haupt und Schultern, denn sie hatten gar keine Angst vor ihm. Da zuckte ein Lichtstrahl durch das verwirrte Hirn des alten Hatto. Er hatte ja den Arm gesenkt, ihn jeden Tag gesenkt, um die Vögel anzusehen. Und wie er da stand, von allen sechs Jungen umflattert und umgaukelt, nickte er jemandem, den er nicht sah, vergnügt zu. »Du bist frei«, sagte er, »du bist frei. Ich hielt mein Wort nicht, und so brauchst du auch deines nicht zu halten.« Und es war ihm, als hörten die Berge zu zittern auf und als legte sich der Fluss gemächlich in seinem Bett zur Ruhe. Ende von »Die Legende vom Vogelnest«, gelesen von Carlsson. Oskar Panizza von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Oskar Panizza. Herr Moltke brauchte einst die Phrase, das Heer ist gegen Deutsche da, man säubert damit von der Straße die Menschen, die dem Schloss zu nahe gewagt sich. Beim Champagnerglase fand seine Rede viel Hurra, doch irrt euch nicht, ihr lieben Kinder von der Gasse, denn kommt einst die Uhr, macht gegen Krone und Zylinder ihr Front und sagt Schock en retour. Oskar Panizza. Oskar Panizza. Diesen Mann kennen heute nur noch ganz wenige, und auch seine Bücher sind größtenteils vergriffen, und er selbst lebt in Franken in einem Irrenhaus. Dahin brachte man im Jahre 1904 den Dr. Oskar Panizza, der wohl, als er noch bei Verstande war, der frecheste und kühnste, der geistvollste und revolutionärste Prophet seines Landes gewesen ist. Einer, gegen den Heine eine matte Zitronenlimonade genannt werden kann, und einer, der in seinem Kampf gegen Kirche und Staat und vor allem gegen diese Kirche und gegen diesen Staat bis zum Ende gegangen ist. Goten und Römer hasste er gleichermaßen, und er hasste sie mit einer Inbrunst, einer Kraft und einem so starken Gefühl, dass die Flammen von damals noch heute zu uns herüberschlagen und uns ansengen, als habe man sie heute angezündet. Für seine Komödie »Das Liebeskonzil« wanderte Oskar Panizza anderthalb Jahre wegen Gotteslästerung ins Gefängnis. Und abgesehen davon, dass man den Paragraphen 166 des deutschen Strafgesetzbuches, der da die Gotteslästerer verdammt, abschaffen sollte, dieses Urteil traf gewiss keinen Kleinen, denn er hat die Faust zum Himmel hinaufgeschüttelt und Gott wirklich gelästert, weil der die Syphilis erfunden hat. Es gibt keine Stelle in dem gesamten Schaffen Wedekinds, das an Kühnheit und Größe an diese Szene heranreicht. Im Gefängnis schrieb Oskar Panizza allerhand Dialoge und Verse, und als er dann entlassen wurde, ging er nach Paris. Von dem, was er damals im Jahre 1896, also vor 24 Jahren, über sein Land und über sein Volk geschrieben hat, ist uns einiges aufbewahrt. Diese Dinge dürfen heute in ihrem vollen Umfang noch nicht nachgedruckt werden, weil das Urheberrecht es verbietet. und da gibt es einen Dialog zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten, der könnte heute geschrieben sein. Meinen Sie, dass ein Volk, welches jahrhundertelang gefrondet wurde und in der Fron sich wohlbefand, jemals aus eigenem Antrieb den Blick zum Himmel erheben werde, jemals den Kopf aufrecht tragen lernen werde? Haben wir nicht die Franzosen niedergeschlagen? Ja, in der Fron. Und dann entwickelt der Optimist, und das wäre der brave Vollbartdeutsche, dem andern, dem Pessimisten, dem Revolutionär die Wohltaten der deutschen Freiheit, die so ganz anders ist als die aller anderen Völker. Und sie unterhalten sich über Regierungsformen. Sie geben also die Wohltätigkeit einer monarchischen Regierungsform zu. Ich gebe die Wohltätigkeit einer Regierungsform zu, wenn hinter dem Volk der Scharfrichter steht. Und man denkt an Rosa Luxemburg und an Liebknecht und Paasche und all die anderen, wenn der Pessimist sagt, bis jetzt haben die Deutschen vom Köpfen leider immer nur die passive Form, das Geköpftwerden, kennengelernt. Und dann zählt er die Opfer der herrschenden deutschen Dynastien auf, Schubert und Schiller, und spricht davon, wie es sich die kleinen Bürgermädchen als eine Ehre anzurechnen hatten, wenn ihr Fürst höchst selbst sie zu bespringen geruhte. Und er kommt zu dem Ergebnis, das noch heute gilt. Nehmen Sie die Fürsten weg, und es bleibt eine hilflose Masse, hilfloser als ein Kind. Sind Sie nicht glücklich? Eminent glücklich. Hier liegt's ja eben, das Kindische, das Tölpelhafte. Sie sind in der Fron glücklich und merken es nicht. Wie der Nigger auf den Reisfeldern beugen sie den breiten Rücken unter der Peitsche des Aufsehers und fletschen noch humoristisch den Passanten an, der an ihnen vorbeigeht. Und dann wird der Pessimist ganz konkret und spricht ohne Umschweife von Berlin. Gehen Sie nach Berlin, was sehen Sie dort? Ist es nicht der asiatische Ton, der dort herrscht? Der Ton des Väterchens? Die Kniebeugung vor dem Mufti? Muckte Berlin jemals vor seinem Fürsten? Was ist das Höchste, das Berlin leistet? Eine Zote oder ein schmutziges Bonbon über ihn? Das ist immer so. Wem die Hände gefesselt sind, dem schlägt sich die Wut ins Gehirn. In Berlin werden täglich 40.000 Majestätsbeleidigungen begangen, im Flüsterton. Erscheint er aber, dann regt sich in ihnen das asiatische Gemüt, und sie stürzen zu Boden und küssen des Rosses Hufe. Sind es keine Hausknechte? Wollen sie mit diesen Leuten die Welt erobern? Und ist dieses Wort nicht heute noch in der freiesten Republik der Welt genauso gültig, wie es damals in der konstitutionellen Monarchie gültig war? Heute? Heute, wenn einer einen freien Gedanken ausspricht, bleiben ihm nur drei Wege. Irrenhaus, Gefängnis oder die Flucht, auf der man dann erschossen wird. Merkwürdig prophetische Worte finden sich in diesem Dialog. Es ist da so viel von asiatischer Sklavenhaftigkeit die Rede. Und dann steht da, berufen Sie sich nicht so viel auf den Osten. Erwarten Sie nicht so viel Knechtisches mehr von Russland. Dort hat es längst getagt. Jeder Gedanke ist dort ein Zündstück, jedes Gemüt eine Mine. Russland, dieses lauernde Gehirn, wird eines Tages fürchterlich hervorbrechen, und das Volk der Bakunine und Dostojewskis wird sich seine Freiheit erköpfen. Und bitter, hart wie ein Peitschenknall, schließt der Dialog. Ich traue diesem Volk nicht, soweit es denkt, denn soweit es denkt, ist es feig. Panizza stand dem Sozialismus nicht so nahe, dass er von großem Einfluss auf sein Werk gewesen wäre. Hier begehrt einfach ein Mensch gegen die Deutschen auf. Das ist mitunter ein Gegensatz. Und was dabei herauskommt, wenn sich ein Mann, zum Beispiel beim preußischen Militär, rein menschlich und eben nicht militärisch benimmt, das wissen wir wohl alle. Weil aber die Literatur dieses Landes und seine Denker der Wirklichkeit gewöhnlich himmelweit voranstürmen und weil ja noch der bescheidenste Revolutionär aus dem Jahre 1848 heute unter dem Panke-Sozialisten Ebert ein Revolutionär ist, deshalb erscheint es mir gut, von Zeit zu Zeit einen alten Wein aus dem Keller zu holen, ihn gegen das Licht zu halten und zu sehen, dass er alt, aber immer noch neu ist. Ignaz Vrobel, Freiheit, 11.07.1920. Ende von Oskar Panizzar, gelesen von Hokus Pokus. Wehe den Kleinen von Karl von Ossietzky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Wehe den Kleinen. Wer bisher noch an ein moralisches Prestige der Großmächte glaubte, ist durch den Verlauf des Balkankrieges gewiss für immer von seiner Illusion befreit worden. Wahrhaftig, die Mächte haben allen Kredit verloren. Wo blieb ihr vielgerühmtes intellektuelles Übergewicht? In Zukunft wird man nicht einmal mehr der Republik San Marino imponieren können. Welch eine Kette von Überraschungen, Verlegenheiten, Ungeschicklichkeiten ist nicht seit einem halben Jahre an dem staunenden Europa vorbeigeschleift worden. Es drängt sich wirklich die Frage auf, ob die großen Diplomaten eigentlich Scheuklappen tragen. Können sie nicht natürliche Entwicklungen voraussehen? Die Armen. Immer wenn sie ihre Aufgabe theoretisch gelöst haben, kommt eine neue Wendung und händeringend stehen sie vor einer neu geschaffenen Situation. Man glaube nicht, dass nur auf dem Balkan Blut geflossen ist. Blut ist auch in den auswärtigen Ämtern der Mächte geschwitzt worden, aber die offizielle und offiziöse Sprache ist die gleiche geblieben. Der gleiche höfliche Notenwechsel, die gleiche Kasuistik in den Pressekundgebungen. Nur wenn die feinen, dialektisch geschulten Köpfe gar nicht mehr weiter wussten, dann wurden sie wie gewöhnliche Sterbliche auch, nämlich grob. Und das maßlos, wo blieb die kultivierte Überlegenheit der Herren? Sie pochten ganz einfach auf ihre militärische Machtstellung, sie drohten Gewalt an, nicht besser als ein rüder Patron am Schenktisch. Russland hat der Türkei gedroht und sich blamiert. Österreich hat mit Mühe und Not einen moralischen Sieg über Montenegro errungen. Die Kleinen müssen geduckt werden. Das scheint in der Tat die Quintessenz modern europäischer Diplomatenweisheit zu sein. Wer schwach war, musste es bitter fühlen. Am meisten die armen Türken, aber auch die Balkanverbündeten, wenn ihr Vorrücken vor einige Zeit stockte und Gerüchte über eine verminderte Aktionsfähigkeit ihrer Truppen auftauchten. Sogleich trat das System der Bevormundung in Kraft. In den Kabinetten lagen fix und fertig Vorschläge, ließ Bedingungen, die den Verbündeten aufgezwungen werden sollten. So sehr wir den schlechten Brauch verdammen, der die Großmächte bestimmend in die wichtigsten Angelegenheiten der kleinen Völker eingreifen lässt, so können wir uns doch einer rein menschlichen Schadenfreude nicht erwehren, wenn wir die Entwicklung der Dinge vor Scutari betrachten. Zweifellos hat Österreich den Fürsten von Montenegro zur Ohnmacht verurteilt. Es liegt viel Tragikomik in dem Schicksale dieses Mannes. Eigentlich hat er nicht mehr getan als seine anderen Berufsgenossen auf dem Balkan auch. Warum sollte er sich nicht gleichfalls an der großen türkischen Amputation beteiligen? Wo alles stahl, konnte Nikita allein doch nicht zurückbleiben. Aber er ist schwach, er hat nicht die durchschlagenden Argumente Kruppscher Kanonen. Seine kleine Kriegsmacht verrottet vor dem Felsennest Scutari langsam am Typhus. Vergebens träumen seine Hammel, die an den gestrüppreichen Abhängen der schwarzen Berge grasen, von den fetten Weidegründen Albaniens. Montenegro wird jämmerlich abgespeist werden. Nichts bekommt es als einen häufig von Überschwemmungen heimgesuchten Landstrich. Mag Nikita noch so laut seine Stimme erheben, er wird sich zufrieden geben müssen, trotz seiner vornehmen Verwandtschaft. Seinetwegen wird niemand seinen Finger rühren. Er gehört nur zu den Objekten der hohen Politik, zu den Machtlosen. Gerade wie die Türkei, deren Schwäche er schonungslos missbrauchen wollte. Vergeltung, er wird gestraft, wie er sündigte. Seine Montenegriner, die den Krieg geräuschvoll eröffnet haben, werden, wenn alle anderen mit ihrer Beute zu Hause sind, stillschweigend heimziehen müssen. Die Ersten werden die Letzten sein. Inzwischen haben die Bulgaren Adrianopel mit stürmender Hand genommen. Bald werden sie vielleicht auch die Tschatalcha-Linie überrennen. Sie haben der Passivität entsagt, um zu beweisen, dass sie weder klein noch schwach sind. Wieder stecken die Diplomaten verlegen die klugen Köpfe zusammen. Unzählige Federn kratzen. Täglich wird neues Schreibmaterial requiriert, denn die Angelegenheit ist unversehens in eine neue Phase getreten. Erschien in Das freie Volk am 5. April 1913. Ende von Wehe den Kleinen. Der Soldat und das Feuerzeug von Wilhelm Busch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Isabel Schubert. Der Soldat und das Feuerzeug. Es zog ein abgedankter Soldat die Landstraße daher. Sein Geld und seine Wegzehrung waren zu Ende. Arbeiten konnte er nicht, stehlen mochte er nicht, und so blieb ihm nichts anderes übrig, als sich mit Betteln sein Brot zu suchen. Das gefiel ihm aber auch nicht sonderlich. So kam er einst in einen dichten Wald, und ganz verloren in seine trüben Gedanken, kam er vom Wege ab und verirrte sich. Da begegnete ihm ein kleines, schwarzes Männchen, das fragte ihn, was ihm denn fehlte. Er wäre ja so traurig. »Ach Gott«, sprach der Soldat, »wie sollte ich nicht traurig sein? Im Kriege ging es lustig her. Da hatte ich Geld und Wein voll auf, aber jetzt muss ich Hunger und Durst leiden. Meine Kleider sind zerrissen, mein Mut ist hin.« Das Männchen tröstete ihn und sprach, »Geh nur diesen Weg hier, so kommst du an ein verwünschtes Schloss. Das wird von vielen wilden Tieren bewacht. Vor dem Schlosse liegt ein großer Stein. Wenn du dich draufsetzt, so werden die Tiere fürchterlich an zu brüllen fangen, aber bleib nur ruhig sitzen, bis die Glocke 12 schlägt. Da schlafen die Tiere ein. Dann geh in das Schlosse hinein. Da kannst du dir so viel Geld nehmen, dass du deinen Lebtag genug daran hast. Mit dem Schlage 1 musst du aber zurück sein. Sonst geht es dir schlecht.« Der Soldat bedankte sich und ging auf dem Wege weiter, den das Männlein ihm gezeigt hatte. Als er nun an das Schloss kam und sich auf den großen Stein setzte, fingen alle die wilden Tiere, die das Schloss bewachten, auf einmal fürchterlich zu brüllen an. Aber der Soldat kehrte sich an nichts, blieb ruhig sitzen bis um 12, wo die Tiere einschliefen, und ging dann in das Schloss hinein. Zuerst kam er in ein schönes Zimmer, das war ganz voll Kupfergeld, und lag ein schlafender Riese dabei. Der Soldat füllte seine Taschen und wollte schon wieder fortgehen, als er noch eine zweite Tür bemerkte. Da machte er sie auf und kam nun in ein zweites Zimmer. Das war viel schöner als das erste, und auf dem Boden lagen große Haufen Silbergeld, lauter blanke Taler, und ein Riese lag dabei und schnarchte. Da warf der Soldat schnell sein Kupfergeld wieder fort, steckte seine Taschen voll Silbermünze, so viel nur hineinging, und dachte, »Nun hast du dein Leben lang Geld genug, nun sollst nur wieder umkehren.« Er sah aber da noch eine dritte Tür, machte sie auf und guckte hinein. Und gut, dass er es getan hatte, denn da lag lauter rotes Gold im großen Haufen und auch ein Riese dabei, aber der schnarchte und schlief ganz fest, und das Zimmer war so schön, wie der Soldat noch keins in seinem Leben gesehen hatte. Schnell warf er sein Silbergeld weg und packte nun so viel Gold ein, wie er nur tragen konnte, und wollte wieder zurückgehen. Da sah er aber noch eine vierte Tür. Die machte er auch auf und kam nun in das vierte und letzte Zimmer. Das war schöner als das schönste Zimmer in des Königs Schlosse. Geld war da nicht, aber auf der Tafel stand Wein und Braten, der roch so schön, und die Teller, Messer und Gabeln waren von purem Golde. Da setzte sich der Soldat und pflegte seinen hungrigen Magen nach Herzenslust und trank von dem Weine, so viel er nur mochte. Mittlerweile war es aber Zeit geworden, dass er wieder umkehren musste. Nun hing an der Wand eine Pfeife und ein Tabaksbeutel, und auf dem Tische stand ein Feuerzeug. Da steckte er auch noch alles ein, denn er war ein großer Freund vom Rauchen, und danach, so beeilte er sich, dass er aus dem Schlosse noch zu rechter Zeit wieder herauskam. Er war auch die höchste Zeit gewesen, denn kaum war er wieder bei dem großen Stein angelangt, so schlug die Glocke eins, und die wilden Tiere erwachten und brüllten fürchterlich. Der Soldat ging nun mit seinem vielen Gelde weiter, kam auch glücklich aus dem Walde und gelangte in die Stadt, wo der König Hof hielt. Er erkundigte sich gleich nach dem vornehmsten Gasthofe, ging hinein und verlangte Herberge, und weil er so zerlumpt und schmutzig aussah, brachte ihn der Wirt in die Bedientenstube. »Das ist ja hier eine elende Wirtschaft«, sprach der Soldat, »bringt mir Wein her.« Da ging der Wirt hin und holte eine Flasche von der schlechtesten Sorte und meinte, die wäre für so ein Lump wohl gut genug. Aber der Soldat, der in dem verwünschten Schlosse den köstlichsten Wein getrunken hatte, wusste wohl, was gut schmeckte, probte den Wein, schnitt ein Gesicht und rief, »Bah! Der Wein ist ja gar nicht zu genießen. Bring besseren her!« Der Wirt bequemte sich und holte eine Flasche von der Mittelsorte, aber der Soldat, da er ihn geprobt hatte, rief wieder, »Bah! Bring besseren her! Es koste, was es will, hier ist Geld!« Damit warf er ein paar Goldstücke auf den Tisch. Als das der Wirt sah, wurde er auf einmal ganz höflich, ging in den Keller und brachte eine Flasche vom Besten. »So«, sprach der Soldat, »der lässt sich trinken. Nun gebt mir auch ein besseres Quartier, dass ich aus diesem elenden Loche komme.« Da brachte ihn der Wirt mit tiefen Bücklingen in das schönste Zimmer, das er im Hause hatte. »Jetzt, Herr Wirt«, sprach der Soldat, »bringt mir einen Juden her, dass er mir Kleider und Wagen und Pferde schafft.« Der Jude kam. »Hör mal, Jude«, sprach der Soldat, »du kannst mir wohl schöne Kleider schaffen, wie sie der König trägt. Auch drei Kutschen und zu jeder Kutsche sechs Pferde, sechs Schimmel, sechs Schwarze und sechs Isabellen.« »Das ist recht schön«, schmunzelte der Jud, »aber hat der Herr auch Geld dazu, mit Verlaub zu fragen?« »Hier, Jude, hast du Geld«, sprach der Soldat, griff in die Tasche und warf ein paar Hände voll Goldstücke auf den Tisch. Der Jude strich sich das Geld schmunzelnd ein und ging unter tiefen Bücklingen zur Tür hinaus. Er hatte auch bald alles aufs Beste besorgt, wie es der Soldat gewünscht hatte. Der lebte nun alle Tage in Saus und Braus, und jeden Mittag, wenn er gegessen hatte, fuhr er in seiner Kutsche durch die Stadt und vor des Königs Schlosse vorbei. Es hatte der König aber drei Töchter, die sahen von ihrem Fenster aus, wie der Soldat in seinem prächtigen Kleide und in seiner schönen Kutsche da jeden Tag vorbeifuhr. Da sprach die Älteste, »Das ist gewiss ein reicher Prinz, den will ich mal zu Gaste bitten.« Sie schickte ihren Diener nach dem Gasthofe und ließ den Soldaten zu sich einladen. Er kam auch und brachte eine ganze Tasche voll Goldstücke mit. Nach dem Essen wurde Karten gespielt. Der Soldat spielte aber so unglücklich, dass er all sein Geld verlor, was er mitgebracht hatte. Den anderen Abend ließ ihn die zweite Prinzessin einladen, da erging es ihm auch so unglücklich beim Spiele, dass er wieder sein mitgenommenes Geld verspielte, und das war sein letztes. Den dritten Abend wurde er zu der jüngsten und schönsten Prinzessin eingeladen, und weil er dafür sein Leben gern hinging, sein Geld aber zu Ende war, so verkaufte er Wagen und Pferde und bekam eine hübsche Summe dafür. Damit ging er zu der Prinzessin. Nach dem Essen wurde wieder Karten gespielt, und wieder verlor der Soldat alles Geld, das er mitgebracht hatte. Nun war er so arm, wie er gewesen war, da er seinen Abschied kriegte und bettelnd durch die Welt zog. Ganz missmutig und verzweifelt ging er in seinen Gasthof zurück und legte sich zu Bett. Er konnte kein Auge zutun und wälzte sich voll Unruhe von einer Seite auf die andere. Endlich, weil er es im Bette gar nicht aushalten konnte, stand er auf und ging im Zimmer auf und ab. Da fiel ihm mit einem Male die Pfeife und das Feuerzeug ein, das er mit aus dem verwünschten Schlosse gebracht hatte. Und weil ihm seine trüben Gedanken gar keine Ruhe ließen, so dachte er zu seiner Zerstreuung eine Pfeife zu rauchen, nahm das Feuerzeug und pinkte, dass die Funken flogen. So wie er aber den ersten Schlag tat, stand plötzlich ein allmächtig großer Riese vor ihm, der war einer von den dreien, die in dem verwünschten Schlosse das Geld bewachten. »Was befiehlt der Herr?« fragte der Riese. »Bringe mir einen Sack voll Geld«, sprach der Soldat. Kaum hatte der Soldat das Wort gesagt, so war der Riese auch schon wieder fort und kam bald zurück und schleppte einen großen Maltesack voll Geld herein. »So«, sprach der Soldat, »nun hole mir auch die jüngste Prinzessin her.« Der Riese lief fort und brachte die Prinzessin mitsamt der Bettstelle. Nachdem nun der Soldat die Prinzessin tüchtig abgeküsst hatte, musste sie der Riese wieder forttragen. Den andern Morgen sprach die Prinzessin zu ihrer Mutter. »Ach, liebe Mutter, diese Nacht war es mir doch gerade, als hätte mich ein Riese mit der Bettstelle zu einem schönen Prinzen getragen, und der hätte mich geküsst. Liebes Kind«, sprach die Mutter, »das sind Träume, denke nicht mehr daran.« In der folgenden Nacht nahm der Soldat wieder sein Feuerzeug und schlug Feuer. Sogleich erschien der Riese und fragte, »Was befiehlt der Herr?« »Hole mir die Prinzessin her«, sprach der Soldat. Der Riese lief fort und brachte sie mitsamt der Bettstelle. Nachdem nun der Soldat die schöne Prinzessin wieder tüchtig abgeküsst hatte, musste sie der Riese wieder forttragen. Den andern Morgen sprach die Prinzessin zu ihrer Mutter. »Ach, liebe Mutter, diese Nacht war es mir doch gerade so wieder wie vorige Nacht. Ein Riese trug mich zu dem schönen Prinzen, und der hat mich geküsst.« »Liebes Kind«, sprach die Mutter, »das sind Träume, denke nicht mehr daran.« Es kam der Königin aber doch sonderbar vor, dass das Mädchen zwei Nächte hintereinander immer denselben Traum gehabt hatte. Und weil sie gern gewusst hätte, ob etwas Wahres daran sei, so nähte sie einen Beutel, füllte ihn mit Erbsen, schnitt ein kleines Loch hinein, dass die Erbsen allmählich herauslaufen könnten, und hängte ihn an der Prinzessin ihr Bett. In der Nacht kam der Riese auch richtig wieder an. Während er aber die Prinzessin forttrug, fielen, ohne dass er etwas merkte, die Erbsen nach und nach aus dem Beutel heraus auf den Boden den ganzen Weg entlang, und als nun die Königin am andern Morgen nachsah, merkte sie wohl, dass ihres Töchterleins Träume nicht ohne Grund waren. Die ausgestreuten Erbsen verrieten ihr den Weg, den der Riese gegangen war, nach dem Gasthause bis vor des Soldaten Zimmertür. Da nahm sie den Wirt heimlich beiseite und befragte ihn, wes Standes und Herkommens der Gast wäre, der da bei ihm im Hause wohnte. Der Wirt sprach, er wüsste es selber nicht so recht, aber es müsste wohl ein abgedankter Soldat sein, der plötzlich zu vielem Gelde gekommen sei. Als er angekommen, hätte er eine alte, schmutzige Soldatenuniform getragen. Da lief die Königin schnell hin und holte die Wache. Die nahm den Soldaten, ehe er sich's versah, gefangen und brachte ihn in einen festgemauerten Gefängnisturm. Der König, da er die Sache erfuhr, verurteilte den Soldaten zu Tode. Nun hätte sich der Soldat leicht befreien können, wenn er nur sein Feuerzeug gehabt hätte. Das hatte er aber in der Eile in seinem Gasthofe liegen lassen. Den andern Tag sollte er hingerichtet werden. Da saß er nun schon des Morgens ganz früh, da eben der Tag anbrach, ganz traurig vor dem Gefängnisgitter, und wie er so auf die Straße hinaussah, da ging gerade des Wirtes Dienstmagd vorbei und hatte Milch geholt. Da rief er das Mädchen an und versprach ihr viel Geld, wenn sie ihm sein Feuerzeug holen wollte, das er auf seinem Zimmer vergessen hätte. Das Mädchen lief auch schnell hin und brachte es ihm. Da schlug der Soldat Feuer, und sogleich stand der Riese vor ihm und fragte, »Was befiehlt der Herr?« »Befreie mich aus diesem Gefängnisse«, sprach der Soldat. Dann lief der Riese fort und holte seine beiden Kameraden, und nun brachen sie die Mauern entzwei, dass der Soldat glücklich in Freiheit kam. Als das geschehen war, sprachen die Riesen, »Wir haben dir nun so viele Dienste geleistet, dass du uns auch wohl den Gefallen tun kannst, uns zu erlösen. In dem verwünschten Schlosse hängt in dem ersten Zimmer ein Schwert an der Wand. Damit musst du uns und den wilden Tieren die Köpfe abschlagen, dann hört die Verwünschung auf.« »Ja«, sagte der Soldat, »so schwer es mir auch wird, an euch meinen Wohltätern so zu handeln, wenn es nicht anders sein kann, will ich es doch gerne tun. Nun müsst ihr mir aber noch zu guter Letzt die jüngste Prinzessin holen, denn ohne die kann ich nicht leben.« Da liefen die Riesen fort und brachten sie ihm. Der Soldat nahm sie nun mit nach dem verwünschten Schlosse. Dort setzte er sich wieder auf den großen Stein, bis die Glocke 12 schlug, ging dann in das Schloss, fand das Schwert und hieb damit den Riesen und den wilden Tieren, die das Schloss bewachten, die Köpfe ab. Da ertönte auf einmal die schönste Musik und entstand ein Gewühl fröhlicher Menschen, die huldigten dem Soldaten als ihrem König. Der Soldat aber hielt bald danach Hochzeit mit seiner schönen Prinzessin. Ende von »Der Soldat und das Feuerzeug«. Vom Fichtenbaum, dem Teiche und den Wolken von Gottfried Keller. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. vom Fichtenbaum, dem Teiche und den Wolken. Die herrliche Abendsonne beschien mit ihren goldenen Strahlen einen großen Fichtenbaum, welcher an einer felsigen Berghalde stand. Sein stachlichtes Laub prangte im schönsten Grün, und seine Äste waren wie mit Feuer übergossen und glänzten weithin durch die Gegend. Er freute sich dieses Glanzes und meinte, all diese Herrlichkeit gehe von ihm selbst aus und sei sein eigenes Verdienst, so daß er sehr eitel ward und prahlend ausrief, »Seht her, ihr anderen Gewächse und Geschöpfe um mich her, wo erscheint eines in solcher Pracht wie ich, edle Fichte? Gewiß, ihr seid sehr zu bedauern, daß euch der Schöpfer nicht schöner geschmückt hat.« Die Sonne hörte diese eitle Rede und wurde darüber unwillig, so daß sie ihre Strahlen von dem Baume weg auf einen dunklen Teich wandte, der unten am Berge in tiefer Ruhe lag. Der Fichtenbaum sah nun so öd und traurig aus wie vorher, der Teich aber bewegte sich freudig in kleinen goldenen Wellen und widerstrahlte das Bild der Sonne in tausend Feuerpunkten. Allein auch er wurde stolz darauf und glaubte am Ende, er selbst sei die Quelle all dieser Klarheit, und verspottete die anderen Gewässer, welche im Schatten lagen. Da wurde die Sonne abermals unwillig, zog Wolken zusammen, in denen sie sich verhüllte, und der Teich lag nun wieder in seinem düsteren, melancholischen Grau wie zuvor und schämte sich. Die Wolken hingegen begannen jetzt zu glühen und zu scheinen wie Purpur und verbreiteten sich wohlgefällig im abendlichen Himmel, als die Erde schon im Schatten lag. Da wurden auch sie übermütig und riefen, »Erglänzen wir nicht viel schöner denn die Sonne?« Und zum dritten Male wurde die Sonne unwillig, und indem sie hinter den Horizont hinabstieg, entzog sie ihre Strahlen den undankbaren Luftgebilden, und Wolken, See und Bäume verschwanden nun in der grauen Dämmerung, endlich die Nacht all diese eitlen Geschöpfe der Vergessenheit übergab. Ende von »Vom Fichtenbaum, dem Teiche und den Wolken«, gelesen von Carlsson. Der König Midas mit Eselsohren von Peter Lauremberg, gelesen für LibriVox.org. Midas ist gewesen ein König, der reichste zu seiner Zeit, daneben aber der geizigste. Denn wie ihm von den Göttern vergönnet war, was er wünschen würde, das sollte er erlangen. Da hat Midas gewünschet, dass alles, was er anrührete, sollte zu Gold werden. Solches haben die Götter ihm zugelassen und gegeben. Wie er nun hat essen wollen und das Brot, Fleisch, Wein und andere Speise angerühret, da ist alles zu Gold worden und hat Midas nichts davon genießen können. Hat der Halben gesehen, daß er ohne Zweifel würde Hungers sterben, wo die Götter seinen torhaftigen Wunsch nicht würden ändern und abschaffen. Nun haben ihm auch die Götter hierin gewillfahrt, und ist Midas also wieder auf sein voriges Wesen kommen. Es träget sich aber zu, nicht lange hernach, daß Phöbus, ein Gott der Musik, mit dem Pfeifer und Waldgespenste Pan in Saitenspielen und Singen stritt, darin sie den Midam erwählten zu einem Richter und Scheidemann. Midas, nachdem er eine Weile diesen beiden und ihrem Gesange zugehöret, hat als ein unvernünftiger grober Tölpel das Urteil gesprochen und den elenden Pfeifer Pan dem Phöbo vorgezogen. Derowegen der Gott Phöbus ihm zur Strafe alsobald aus dem Kopfe große, lange Eselsohren wachsen lassen, die er dennoch meisterlich hat Wissen für Fremden zu verbergen und zu verhüllen, ausgenommen für seinen Balbierer, der es gemerket und ferners unter die Leute gebracht. Von diesem Mida kömmt das Sprichwort, er hat Midas Ohren, das ist, der Mensch ist ebenso ein grober Esel als Midas. Allen Geizhälsen geht's wie Midas, die bei ihrem großen Gelde und Gut auch Hunger leiden. Noch heute zu Tage haben viele Menschen Midas Ohren und Sinn, halten einen groben Pfeffersack höher als einen hochgelehrten Mann. Ende von Der König Midas mit Eselsohren. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Meine erste Liebe von Ludwig Thoma. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sebastian. Meine erste Liebe. An den Sonntagen durfte ich immer zu Herrn von Rupp kommen und bei ihm Mittagessen. Er war ein alter Jagdfreund von meinem Papa und hatte schon viele Hirsche bei uns geschossen. Es war sehr schön bei ihm. Er behandelte mich beinahe wie einen Herrn, und wenn das Essen vorbei war, gab er mir immer eine Zigarre und sagte, »Du kannst es schon vertragen. Dein Vater hat auch geraucht wie eine Lokomotive.« Da war ich sehr stolz. Die Frau von Rupp war eine furchtbar noble Dame, und wenn sie redete, machte sie einen spitzigen Mund, damit es Hochdeutsch wurde. Sie ermahnte mich immer, dass ich nicht Nägel beißen soll und eine gute Aussprache habe. Dann war noch eine Tochter da. Die war sehr schön und roch so gut. Sie gab nicht Acht auf mich, weil ich erst 14 Jahre alt war, und redete immer von Tanzen und Konzert und einem gottvollen Sänger. Dazwischen erzählte sie, was in der Kriegsschule passiert war. Das hatte sie von den Fähnrichen gehört, die immer zu Besuch kamen und mit den Säbeln über die Stiege rasselten. Ich dachte oft, wenn ich doch nur auch schon ein Offizier wäre, weil ich ihr dann vielleicht gefallen hätte, aber so behandelte sie mich wie einen dummen Buben und lachte immer dreckig, wenn ich eine Zigarre von ihrem Papa rauchte. Das ärgerte mich oft, und ich unterdrückte meine Liebe zu ihr und dachte, wenn ich größer bin und als Offizier nach einem Kriege heimkomme, würde sie vielleicht froh sein. Aber dann möchte ich nicht mehr. Sonst war es aber sehr nett bei Herrn von Rupp, und ich freute mich furchtbar auf jeden Sonntag und auf das Essen und auf die Zigarre. Der Herr von Rupp kannte auch unseren Rektor und sprach öfter mit ihm, dass er mich gern in seiner Familie habe und dass ich schon noch ein ordentlicher Jägersmann werde wie mein Vater. Der Rektor muss mich aber nicht gelobt haben, denn Herr von Rupp sagte öfter zu mir, »Weiß der Teufel, was du treibst, du musst ein verdammter Holzfuchs sein, dass deine Professoren so auf dich loshacken. Mach es nur nicht zu arg.« Da ist auf einmal etwas passiert. Das war so. Immer wenn ich um 8 Uhr früh in die Klasse ging, kam die Tochter von unserem Hausmeister, weil sie in das Institut musste. Sie war sehr hübsch und hatte 2 große Zöpfe mit roten Bändern daran und schon einen Busen. Mein Freund Reitel sagte auch immer, dass sie gute Potenzen habe und ein feiner Backfisch sei. Zuerst traute ich mich nicht, sie zu grüßen, aber einmal traute ich mich doch und sie wurde ganz rot. Ich merkte auch, dass sie auf mich wartete, wenn ich später daran war. Sie blieb vor dem Hause stehen und schaute in den Buchbinderladen hinein, bis ich kam. Dann lachte sie freundlich und ich nahm mir vor, sie anzureden. Ich brachte es aber nicht fertig vor lauter Herzklopfen. Einmal bin ich ganz nah an sie hingegangen, aber wie ich dort war, räusperte ich bloß und grüßte. Ich war ganz heiser geworden und konnte nicht reden. Der Reitel lachte mich aus und sagte, es sei doch gar nichts dabei, mit einem Backfisch anzubinden. Er könnte jeden Tag 3 ansprechen, wenn er möchte, aber sie seien ihm alle zu dumm. Ich dachte viel darüber nach, und wenn ich von ihr weg war, meinte ich auch, es sei ganz leicht. Sie war doch bloß die Tochter von einem Hausmeister, und ich war schon in der 5. Lateinklasse. Aber wenn ich sie sah, war es ganz merkwürdig und ging nicht. Da kam ich auf eine gute Idee. Ich schrieb einen Brief an sie, dass ich sie liebte, aber dass ich fürchte, sie wäre beleidigt, wenn ich sie anspreche und es ihr gestehe. Und sie sollte ihr Sacktuch in der Hand tragen und es an den Mund führen, wenn es ihr recht wäre. Den Brief steckte ich in meinen Cäsar de Bello Gallico, und ich wollte ihn hergeben, wenn ich sie in der Frühe wieder sah. Aber das war noch schwerer. Am ersten Tag probierte ich es gar nicht. Dann am nächsten Tag hatte ich den Brief schon in der Hand, aber wie sie kam, steckte ich ihn schnell in die Tasche. Reitel sagte mir, ich solle ihn einfach hergeben und fragen, ob sie ihn verloren habe. Das nahm ich mir fest vor, aber am nächsten Tag war ihre Freundin dabei und da ging es wieder nicht. Ich war ganz unglücklich und steckte den Brief wieder in meinen Cäsar. Zur Strafe, weil ich so furchtsam war, gab ich mir das Ehrenwort, dass ich sie jetzt anreden und ihr alles sagen und noch dazu den Brief geben wolle. Reitl sagte, ich müsse jetzt, weil ich sonst ein Schuft wäre. Ich sah es ein und war fest entschlossen. Auf einmal wurde ich aufgerufen und sollte weiterfahren. Weil ich aber an die Marie gedacht hatte, wusste ich nicht einmal das Kapitel, wo wir standen, und da kriegte ich einen brennroten Kopf. Dem Professor fiel das auf, da er immer Verdacht gegen mich hatte, und er ging auf mich zu. Ich blätterte hastig herum und gab meinem Nachbarn einen Tritt. »Wo stehen wir, Herrgott Sakrament?« Der dumme Kerl flüsterte so leis, dass ich es nicht verstehen konnte, und der Professor war schon an meinem Platz. Da fiel auf einmal der Brief aus meinem Cäsar und lag am Boden. Er war auf rosa Papier geschrieben und mit einem wohlriechenden Pulver bestreut. Ich wollte schnell mit dem Fuße darauf treten, aber es ging nicht mehr. Der Professor bückte sich und hob ihn auf. Zuerst sah er mich an und ließ seine Augen so weit heraushängen, dass man sie mit einer Schere hätte abschneiden können. Dann sah er den Brief an und roch daran, und dann nahm er ihn langsam heraus. Dabei schaute er mich immer durchbohrender an, und man merkte, wie es ihn freute, dass er etwas erwischt hatte. Er las zuerst laut vor der ganzen Klasse. »Innig geliebtes Fräulein, schon oft wollte ich mich Ihnen nahen, aber ich traute mich nicht, weil ich dachte, es könnte Sie beleidigen.« Dann kam er an die Stelle vom Sacktuch, und da murmelte er bloß mehr, dass es die anderen nicht hören konnten. Und dann nickte er mit dem Kopfe auf und ab, und dann sagte er ganz langsam, »Unglücklicher, gehe nach Hause, du wirst das Weitere hören.« Ich war so zornig, dass ich meine Bücher an die Wand schmeißen wollte, weil ich ein solcher Esel war. Aber ich dachte, dass mir doch nichts geschehen könnte. Es stand nichts Schlechtes in dem Brief, bloß dass ich verliebt war. Das geht doch den Professor nichts an. Aber es kam ganz dick. Am nächsten Tag musste ich gleich zum Rektor. Der hatte sein großes Buch dabei, wo er alles hineinstenografierte, was ich sagte. Zuerst fragte er mich, an wen der Brief sei. Ich sagte, er sei an gar niemand, ich hätte es bloß so geschrieben aus Spaß. Da sagte er, das sei eine infame Lüge und ich wäre nicht bloß schlecht, sondern auch feig. Da wurde ich zornig und sagte, dass in dem Briefe gar nichts Gemeines darin sei und es wäre ein braves Mädchen. Da lachte er, dass man seine zwei gelben Stockzähne sah, weil ich mich verraten hatte. Und er fragte immer nach dem Namen. Jetzt war mir alles gleich und ich sagte, dass kein anständiger Mann den Namen verrät und ich täte es niemals. Da schaute er mich recht falsch an und schlug sein Buch zu. Dann sagte er, »Du bist eine verdorbene Pflanze in unserem Garten. Wir werden dich ausreißen. Dein Lügen hilft dir gar nichts. Ich weiß recht wohl, an wen der Brief ist. Hinaus!« Ich musste in die Klasse zurückgehen und am Nachmittag war Konferenz. Der Rektor und der Religionslehrer wollten mich dimittieren. Das hat mir der Pedell gesagt. Aber die anderen halfen mir und ich bekam 8 Stunden Karzer. Das hätte mir gar nichts gemacht, wenn nicht das andere gewesen wäre. Ich kriegte einige Tage darauf einen Brief von meiner Mama. Da lag ein Brief von Herrn von Rupp bei, dass es ihm leid täte, aber er könne mich nicht mehr einladen, weil ihm der Rektor mitteilte, dass ich einen dummen Liebesbrief an seine Tochter geschrieben habe. Er mache sich nichts daraus, aber ich hätte sie doch kompromittiert. Und meine Mama schrieb, sie wüsste gar nicht, was noch aus mir wird. Ich war ganz außer mir über die Schufterei. Zuerst weinte ich und dann wollte ich den Rektor zur Rede stellen, aber dann überlegte ich es und ging zu Herrn von Rupp. Das Mädchen sagte, es sei niemand zu Hause, aber das war nicht wahr, weil ich heraußen die Stimme der Frau von Rupp gehört habe. Ich kam noch einmal und da war Herr von Rupp da. Ich erzählte ihm alles ganz genau, aber wie ich fertig war, drückte er das linke Auge zu und sagte, »Du bist schon ein verdammter Holzfuchs. Es liegt mir ja gar nichts daran, aber meiner Frau.« Und dann gab er mir eine Zigarre und sagte, ich solle nun ganz ruhig heimgehen. Er hat mir kein Wort geglaubt und hat mich nicht mehr eingeladen, weil man es nicht für möglich hält, dass ein Rektor lügt. Man meint immer, der Schüler lügt. Ich habe mir das Ehrenwort gegeben, dass ich ihn durchhaue, wenn ich auf die Universität komme, den Kommunen schuften. Ich bin lange nicht mehr lustig gewesen, und einmal bin ich dem Fräulein von Rupp begegnet. Sie ist mit ein paar Freundinnen ausgegangen, und da haben sie sich mit den Ellenbogen angestoßen und haben gelacht. Und sie haben sich noch umgedreht und immer wieder gelacht. Wenn ich auf die Universität komme und Chorstudent bin, und wenn sie mit mir tanzen wollen, lasse ich die Schneegänse einfach sitzen. Das ist mir ganz wurscht. Ende von Meine erste Liebe. D. Der heilige Mars von Karl von Ossietzky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Der heilige Mars. Nur so, auf das gute Schwert gestützt, können wir den Platz an der Sonne erhalten, der uns zusteht, aber nicht freiwillig eingeräumt wird. Ähnlichen Äußerungen begegnen wir tagtäglich in unserer nationalistischen Presse. Dass diese gerade der Feder des deutschen Kronprinzen entstammt, macht sie zwar nicht bedeutender, aber wesentlich bedenklicher. Auch ist sie als Symptom dafür anzusehen, wie sehr ein Grundirrtum Gemeingut aller Stände werden kann. Bei uns herrscht eine namenlose Überschätzung des Militarismus. Mars, der rabiate Kriegsgott, erlebt sein goldenes Zeitalter. Nirgends wird ihm mehr geopfert, nirgends ist seine Autorität größer, nirgends der Glaube an das Schwert stärker. Der letzte alldeutsche Zeilenschinder träumt von der weltbeglückenden Sendung der Bajonette. Der deutsche Kronprinz verkündet ein Evangelium des Krieges und tut die Weltfriedensidee mit wenigen energischen Worten ab. Diese Lebensauffassung ist undeutsch und steht uns nicht an. Wir zweifeln nicht, dass publizistische Lakaienseelen für die Verbreitung der echt deutschen Lebensauffassung die nötige Sorge tragen werden. Ein gefährliches Spiel, dessen Sinn die einen schlecht, die anderen nur zu gut verstehen. Trotzdem der Rüstungstaumel ganz Deutschland ergriffen zu haben scheint, ist er doch mehr preußischen Ursprungs. Auch die heutige preußische Regierung kann noch nicht darüber hinwegkommen, dass Preußen einmal der Militärstaat Saint-Fras war. Die historische Bedeutung soll nicht verkannt werden. Im Herzen Europas, umspannt von raublüsternden Großstaaten und ohnmächtigen Duodez-Ländchen, hat Brandenburg-Preußen sich schonungslos und zäh zu einer Territorialmacht ersten Ranges emporgearbeitet. Die Hohenzollern haben sich groß gehungert, versichert die byzantinische Geschichtsklitterung. Die Völker mögen oft genug gehungert haben. Die Fürsten haben das erfreulicherweise nicht nötig. Das Unglück wollte es, dass die Aufwärtsentwicklung Brandenburg-Preußens in die Zeit des stärksten fürstlichen Absolutismus fiel. In jene Zeit, da die großen Armeen die Länder arm fraßen und doch nur persönliche Werkzeuge von Fürsten bildeten, die selber wieder nichts als Instrumente heimtückischer Kabinettspolitik waren. Diese absolutistische Vergangenheit kann Preußen nicht verleugnen. Seit Jahr und Tag redet man offen von einer Nebenregierung des Militärkabinetts. Bezeichnend ist auch die Art des Auftretens der Militärverwaltung im Parlament. Brauchen wir noch an das Vorhandensein einer privilegierten Offizierskaste zu erinnern? Das Bürgertum nimmt diese Dinge genauso selbstverständlich hin wie vor Zeiten die autokratischen Exzesse. Der Militarismus ist zum Moloch geworden, der mit dumpfem Staunen beglotzt wird, wie er ein Opfer nach dem anderen verschlingt. Vielleicht war der Militärstaat einmal eine geschichtliche Notwendigkeit. Heute verdient er keinen Nimbus mehr. Die Entwicklung ist andere Wege gegangen. Auch Preußen-Deutschland erobert nicht mehr mit militärischen Mitteln. Handel und Gewerbe sind die Großmächte unserer Zeit und deutscher Fleiß hat sich überall in der Welt eine glänzende Position errungen. Nicht der Kriegsmann, der Kaufmann, der Arbeiter erobert die Welt. Deshalb macht Deutschland mit seiner militaristischen Kultur durchaus nicht den eingebildeten furchtbaren Eindruck auf das Ausland. Viel eher trifft man auf befremdetes Lächeln. Zwar scheinen die Auswüchse des Kapitalismus eine permanente Kriegsgefahr geschaffen zu haben, aber die wirtschaftliche Entwicklung reißt immer mehr Schranken nieder, die früher unüberwindlich schienen. Wie atavistisch wirkten doch die letzten Äußerungen alten Nationalitätenhasses in unseren Tagen der erbittertesten Klassenkämpfe. Die Militärstaaten finden keine Arbeit mehr. Sie haben sich überlebt. Trotz modernster Heereseinrichtungen kommen sie uns altmodisch und verknöchert vor. Sie sind in ihrem tiefsten Kern reaktionär. Schließlich stammen sie nicht umsonst aus absolutistischer Zeit. Und so dient auch bei uns die Armee in erster Linie zur Wahrung des Althergebrachten. Sie ist das Werkzeug der Reaktion, die schlimmste Hemmung einer volkstümlichen Entwicklung. Sie ist mit ihren maßlosen Forderungen ein Staat im Staate. Und dieser traditionelle Zustand wird vom Bürgertum willig hingenommen. Der Kriegsgott lebt im Überfluss, er braucht kaum mehr zu fordern. Alles fliegt ihm zu. Vielleicht geht er noch an Überfütterung zugrunde. Die paar Vernünftigen sind beiseite gegangen und betrachten resigniert die Bewilligungsorgien. Wenn jungen Mädchen zwischen 16 und 45 die Ehre widerfährt, sich an die Seite eines leibhaftigen Leutnants öffentlich zeigen zu dürfen, nehmen sie gern jene verzückte Miene an, die verbissene Junggesellen albern nennen. Das gleiche Antlitz zeigt Frau Germania, wenn der unmanierliche Kriegsgott ihr als Kavalier zur Seite geht. Eher albern und charakterlos ist die Lobhudelei und Beweihräucherung des Militarismus, in der sich das Bürgertum in seiner Gesamtheit gefällt. Wenn jemand die ungeheuren Rüstungen als hässliche Notwendigkeit hinstellt, so ist das bei der kritischen Weltlage allenfalls begreiflich. Aber dieses blinde, urteilslose Vertrauen auf die bewaffnete Macht ist eine wahre Kulturschande. Der Glaube an die Bajonette verdrängt immer mehr die politischen Überzeugungen. Wie die reaktionäre Presse treibt es auch der größte Teil der Liberalen. Seit langem verleugnet sie die alten Reformforderungen, sie kuscht vor der Militärverwaltung, sie prahlt noch selbstgefällig mit empfangenen Ohrfeigen. Liberalen Blättern blieb es vorbehalten, über die doch wahrhaftig ersten liebknechtschen Enthüllungen kübel läppischen Hohnes auszugießen. Maß ist sakrosankt. Beschimpft die Majestät, lästert den lieben Gott auf offenem Markte, nennt alle deutschen Richter bestechlich, nur lasst den Kriegsgott in Ruhe, das verträgt der Spießer nicht. Und nicht nur der Spießer, auch bei den sogenannten Intellektuellen trübt sich das Urteil, wenn es sich um militaristische Dinge handelt. Vor einem halben Jahre etwa ist in deutscher Übersetzung ein Buch des Schweden Gustav Janssen erschienen, Lügen, Geschichten vom Kriege, nämlich vom Tripoliskriege. Wie unwürdig ist dieses den stumpfsinnigsten aufreizende Buch in den großen Zeitungen behandelt worden. Gewiss, es lässt sich von den Leutchen nicht verlangen, die Kollegen überm Strich zu desavourieren. Aber meine Herren, wo blieb denn das Kulturgewissen, von dem sie so gern den Mund voll nehmen? Ein Dichter gibt ein paar packende Bilder von moderner Kriegsbarbarei, und Sie glauben, so ein Buch wäre mit Ihren dürftigen Reporterwitzen abgetan. Etwas diplomatischer gebaten sich schon die Kollegen von den Literaturblättern. Hier ließ man die künstlerischen Qualitäten des Buches gelten, strich sie sogar doppelt heraus, um nachher die Tendenz desto schärfer zu verurteilen. Es ist verblüffend, wie viel Militäranwärtersinn sich bei solchen Gelegenheiten auch bei Männern zeigt, die sonst gar nicht genug ihre intellektuelle Erhabenheit über alle Dinge des öffentlichen Lebens betonen können. Sobald Maß naht, stehen sie stramm, die Hände an der Hosennaht. Was fehlt noch an der Apotheose des Kriegsgottes? Nur die Demokratie bekämpft zielbewusst den Militarismus. Will der Liberalismus das wirklich ohne Widerspruch hinnehmen? Es scheint so, sonst könnte er nicht seine eigenen Forderungen so breitwillig zurückstellen und mit in das chauvinistische Gebrüll einstimmen. Beschönigen wir nichts. Die nationalistische Presse nährt ein Kriegsfeuer, das bei jedem der leider so häufigen Zwischenfälle hell auflodert. Jeder gute Bürger ist sich darüber klar, dass es demnächst, aber wann, losgehen wird. Unser Platz an der Sonne muss ja behauptet werden. Den Chauvinisten zum Nachdenken, dass die eben zusammengekrachte Türkei ein Militärstaat in Reinkultur war. Einst, als sie noch in Asien hausten, sahen die osmanischen Türken in Europa ihren natürlichen Platz an der Sonne. Und die Ecke, die sie erhaschten, haben sie jahrhundertelang mit allen Mitteln einer radikalen Säbelherrschaft behauptet. Doch als sich der große Sturmwind erhob, wurde das Osmanische Reich, dieses waffenstarrende Gebilde, wie ein Kartenhaus zusammengeblasen. Unsere Regierung ist nicht verpflichtet, aus Katastrophen zu lernen, wenn es nur das Volk täte. Aber die nationale Presse verhindert die Aufklärung. Generäle mit merkwürdig viel freier Zeit reisen im Lande umher, um die nötige Begeisterung anzufachen. Reserveoffiziere, die keine andere Meinung haben dürfen als die ihrer Vorgesetzten, tragen die kriegerische Stimmung in die Familien. Und damit auch die Kinder nicht leer ausgehen, arbeiten die Jungdeutschlandbünde auf eine vollkommene militärische Verblödung hin. In Frankreich wagt ein Mann vom Weltrufe eines Anatole France gegen den Rüstungstaumel zu reden. Erhebt sich nicht auch bei uns eine Stimme von Ernst und Gewicht, die den Trubel des militaristischen Karnevals übertönt? Aber schließlich, was dürfte so ein Wüstenprediger ausrichten? Nach ein paar Worten würde man ihm zuschreien: Diese Lebensauffassung ist undeutsch und steht uns nicht an. Viel lieber lauscht man der Autorität des Kronprinzen, wie er in satten Farben eine Reiterattacke malt. Wer solche Attacke mitgeritten hat, für den gibt's nichts Schöneres auf der Welt. Und doch, noch eines erscheint dem echten Reitersmann schöner. Wenn alles dies dasselbe ist, aber am Ende des schnellen Laufes uns der Feind entgegenreitet und der Kampf, für den wir geübt und erzogen sind, einsetzt, der Kampf auf Leben und Tod. Wie oft bei einer solchen Attacke hat mein Ohr den sehnsüchtigen Ruf eines daherjagenden Kameraden aufgefangen: Donnerwetter, wenn das doch ernst wäre! Reitergeist, alle, die rechte Soldaten sind, müssen's fühlen und wissen. Dulce et decorum est pro patria mori. Wir halten den Gedanken des kommenden Krieges für zu furchtbar, um mit ihm kokettieren zu können. Aber unsere Missstimmung will nicht recht aufkommen bei der tapferen Versicherung des deutschen Thronfolgers, wenn es einmal blutiger Ernst wird, in der ersten Reihe zu kämpfen. Erschien in Das freie Volk am 31. Mai 1913. Ende von Der heilige Mars. Das Erfurter Urteil von Karl von Ossietzky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Das Erfurter Urteil. Fedia. Und sie, der sie an jedem Ersten mit einigen Groschen für ihre Gemeinheit bezahlt werden, sie ziehen sich ihren Uniformrock an und tun sich nun groß über jene Leute, deren kleiner Finger mehr wert ist als sie im Ganzen und die sie nicht einmal ins Vorzimmer hineinlassen würden. Sie haben sich hinaufgeschustert und freuen sich nun. Der Richter. Ich lasse sie abführen. Tolstoi, Der lebende Leichnam. Drei Landwehrleute sollen auf 5 Jahre ins Zuchthaus wandern, ein paar andere erhalten bittere Gefängnisstrafen. So entschied das Kriegsgericht zu Erfurt. Grund? Alkoholausschreitungen. Schaden hat es außer der Aufregung nicht gegeben. Was kann man bei einem bürgerlichen Gerichte nicht alles für 5 Jahre Zuchthaus haben? Hunderttausende stehlen, seine Zeit abreißen und nachher als Rentner leben. Im Affekt einen Mord begehen, den milde Richter als Totschlag auslegen. Milde Richter! Die militärische Justitia hat nicht nur verbundene Augen, sondern auch verstopfte Ohren und ein gepanzertes Herz. Alkoholausschreitungen sind hässlich, aber solange der Saufteufel noch eine Großmacht ist, wird nur eine geschwollene Moral einen Stein auf ein paar arme Kerle werfen, die sich in ihrer Weise einen vergnügten Tag gemacht haben. Seit alten Zeiten zeichnen sich die militärischen Strafen durch besondere Grausamkeit aus. An der wilden Soldateska des Dreißigjährigen Kriegs sühnte die beleidigte Gerechtigkeit die zahllosen Untaten mit Spießrutenlaufen, Rad und Galgen. Was wurde damals gehängt? Wie viele Knochen wurden von den Strafwerkzeugen gebrochen? Die Kriegsjustiz sandte mehr Krüppel ins Land als alle Schlachten. Man erzählt von einem alten Haudegen, der als Vorsitzender eines Kriegsgerichts die Sitzung abbrach, indem er das Buch zuklappte und dem Profussen zurief: »Es ist das Beste, wir beginnen mit der Exekution.« Heute kennt die Justiz weder Wippe noch Rat, nur noch Paragraphen. Aber die eben angeführten Worte des Marschalls von Montluc, die in ihrer rauen Aufrichtigkeit so bezeichnend sind, müssen heute über der Pforte jedes Kriegsgerichts stehen. Sie sind symbolisch, und das Bild des alten Kriegsmannes müsste in jedem Sitzungszimmer hängen, denn er hat es erkannt und in wahrhaft klassische Form gebracht, dass es bei der militärischen Justiz nicht auf den Paragraphenplunder, sondern einfach auf die Strafe ankommt. Diese Justiz will nicht prüfen und wägen, wie die bürgerliche es soll. Sie will auch nicht vergelten. Sie überzahlt. Sie hat die Aufgabe, den Untertanen an das Prinzip der Autorität, der unbedingten Disziplin zu erinnern. Sie hat ihm die Grenzen seiner Freiheit zu zeigen. Das bürgerliche Leben bringt eine höchst gefährliche Gleichmacherei mit sich. Also muss daran erinnert werden, dass es noch Klassen gibt. Das ist die Aufgabe der Kriegsgerichte. Der Vorgesetzte wird gestreichelt, der Untergebene gepeitscht. Das unverfälschte Prinzip der Reaktion, nackter Klassenegoismus. Wir entrüsten uns, dass es in Russland noch Kirchenstrafen gibt, Verbannungen ins Kloster und so weiter. Sind wir besser dran? Wehe dem Bürger, der vergisst, dass er an einem Tage im Jahre unter die Zuständigkeit der militärischen Gerichtsbarkeit fällt. Wehe dem, der in die Fußangeln ihres Strafsystems gerät. Ein seltsamer Zufall wollte es, dass das Erfurter Urteil in die Zeit fiel, da der Reichstag die größte je an ein Parlament gestellte Militäranforderung endgültig zu bewilligen hatte. Nicht der schwärzeste Reaktionär wagte, das Urteil zu verteidigen, nicht einmal der Kriegsminister. Sogar die Liberalen wurden energisch und verlangten ein Notgesetz. Gut gemeint, aber von vornherein hätte man Kautelen erzwingen müssen. Die völlige Neuschaffung des militärischen Rechts wäre mit die wichtigste gewesen. Die Regierung würde sich gesträubt haben, viel mehr noch als in der Frage des Gardeprivilegs. Nun, so hätte man ihre Vorlage ruhig in Scherben gehen lassen müssen. Aber es wäre töricht, so viel Tatkraft von unseren bürgerlichen Politikern zu verlangen. Es hätte sich ja nur um die Gerechtigkeit gehandelt. Wer regt sich deswegen auf? Die Sozialisten und die paar verbohrten Demokraten, die Herren, die bei jeder Gelegenheit unser Geistesleben retten, mögen es sich gesagt sein lassen, dass wir das Erfurter Urteil für einen viel schlimmeren Schlag gegen die Kultur halten als das Verbot von 10 Festspielen. Der Kriegsminister versicherte, dass die Richter nur ihre Pflicht täten. Das muss man ihnen eben zum Vorwurf machen. Das Gesetz ist grausam, und nicht einen Finger breit weichen sie von seinen harten Paragraphen ab. Nicht einer schenkt der milderen Regung des Herzens Gehör, nicht einer schreit auf, das kann ich nicht, mag es tausendmal Gesetz sein, dagegen bäumt sich mein Gewissen auf, ich bekenne. Die Worte, die eingangs dieser Zeilen aus Tolstois Drama zitiert sind, schreit ein zu Tode Gehetzter seinem Richter entgegen. Wir haben genug Opfer wimmern gehört. Ein Richter müsste, von seinen Gefühlen überwältigt, reden. Das wäre in unserer tatenarmen Zeit wie eine Erlösung. Wir sind davor sicher. Die Beamten arbeiten mit derselben Gewissenhaftigkeit, mit der sie an jenem ersten ihr Gehalt einstreichen. Und nach einem besonders harten Urteil gehen sie ruhig nach Hause, nicht ohne Mitgefühl für den armen Teufel, der das Unglück hatte, in die Klasse hineingeboren zu werden, die nun einmal die Objekte der Gesetzgebung liefern muss. Erschien in Das freie Volk am 5. Juli 1913. Ende von Das Erfurter Urteil. Hans Heilings Felsen von Theodor Körner. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Hans Heilings Felsen, eine böhmische Volkssage. Vor langen, langen Zeiten lebte ein reicher Bauer in einem Dörfchen an der Eger. Die Sage erzählt uns nicht, wie es geheißen, doch vermutet man, dass es dem allen Karlsbader Kurgästen genugsam bekannten Dorfe Eich gegenüber auf dem linken Ufer der Eger gelegen habe. Veit, so hieß der Bauer, hatte ein liebes, anmutiges Töchterchen, die Freude und der Schmuck der ganzen Gegend. Elsbeth war wirklich recht hübsch und dabei so gut und wohlerzogen, dass damals ihresgleichen nicht leicht zu finden sein mochte. Neben Veits Hause stand eine kleine Hütte, die dem jungen Arnold gehörte, dessen Vater soeben verstorben war. Arnold hatte das Maurerhandwerk gelernt und war nach langer Zeit zum ersten Mal wieder in der Heimat, als sein Vater starb. Er weinte, als ein guter Sohn, herzliche Tränen auf des alten Grab, denn hinterließ ihm jener auch nichts als eine ärmliche Hütte, so trug Arnold doch ein stilles, köstliches Erbteil in seiner Brust, Rechtlichkeit und Treue und einen aufgeweckten Sinn für alles Gute und Schöne. Gleich bei seiner Ankunft im Dorfe kränkelte der Vater schon, und die plötzliche Freude des Wiedersehens konnte der alte Mann nicht ertragen. Arnold, der ihn wacker pflegte, wich nicht von seiner Seite, und so kam es denn, daß er bis nach dem Tode des Alten noch keinen seiner Bekannten und Freunde aus der Kinderzeit gesehen hatte, der ihn nicht selbst bei dem Krankenbette des Vaters aufsuchte. Vor allen anderen hatte sich Arnold auf Veits Elsbeth gefreut, denn sie waren zusammen aufgewachsen, und er erinnerte sich immer noch mit Vergnügen des kleinen, freundlichen Mädchens, das ihn so lieb hatte und so arg weinte, als er fort mußte zu seinem Meister nach Prag. Arnold war ein schlanker, hübscher Bursche geworden, und daß Elsbeth nun auch gewachsen und recht schön sein müsse, hatte sich Arnold schon manchmal vorgesagt. Den dritten Abend nach dem Tode des Vaters saß der Sohn in wehmütigen Träumen auf dem frischen Grabe, als er leise hinter sich jemanden in den Kirchhof treten hörte. Er sah sich um, und ein liebliches Mädchen, ein Körbchen mit Blumen am Arm, schwebte zwischen den Rasenhügeln einher. Ein Holunderstrauch verbarg ihn noch vor Elsbeths Augen, denn sie war es, die das Grab ihres guten Nachbars mit Blumen schmücken wollte. Sie bog sich mit Tränen im Auge darüber und sprach leise, indem sie die Hände faltete: »Ruhe sanft, guter Mann, die Erde sei dir leichter als das Leben, und dein Grab soll nicht ohne Blumen sein, wenn es auch deine Tage waren.« Da sprang Arnold hinter dem Gebüsche hervor. »Elsbeth«, rief er und riss das erschrockene Mädchen in seine Arme, »Elsbeth, kennst du mich?« »Ach, Arnold, seid ihr es?« lispelte sie mit Erröten. »Wir haben uns recht lange nicht gesehen. Und du bist so schön, so mild, so lieblich geworden und hast meinen Vater geliebt und gedenkst seiner so freundlich. Liebes, süßes Mädchen!« »Wohl, guter Arnold, ich hab ihn recht herzlich lieb gehabt«, sagte sie und wand sich sanft aus seinen Armen. »Wir haben oft zusammen von euch gesprochen. Die Freude an seinem Sohn war das einzige Glück, was er hatte.« »Hat er wirklich Freude an mir gehabt?« fiel Arnold hastig ein. »Oh, so dank ich dir, Gott, dass du mich brav und gut erhalten hast. Aber, Elsbeth, denk einmal, wie sich alles verändert hat. Sonst, wie wir klein waren und der Vater vor der Türe saß, da spielten wir auf seinen Knien. Du warst so herzlich gegen mich, und wir mochten nicht sein ohne einander. Und nun? Der gute Alte schlummert hier unter uns. Wir sind groß geworden. Aber wenn ich auch nicht bei dir sein konnte, ich habe doch recht oft an dich gedacht.« »Ich auch an dich«, flüsterte Elsbeth leise und sah ihn mit ihren großen, freundlichen Augen recht herzlich an. Da rief der begeisterte Arnold: »Sieh, Elsbeth, wir haben uns schon früher geliebt. Ich musste fort, aber hier, wo ich dich am Grabe meines Vaters wiederfinde, wir beide in stiller Erinnerung an ihn, da ist's mir, als ob keine Trennung gewesen wäre für uns. Das kindliche Gefühl ist als männliche Leidenschaft in mir erwacht. Elsbeth, ich liebe dich. Hier auf diesem heiligen Boden sage ich dir zum ersten Male, ich liebe dich. Und du?« Aber Elsbeth verbarg ihr glühendes Gesicht an seiner Brust und weinte innig. »Und du?« fragte Arnold zum zweiten Male, so recht bittend und wehmütig. Sanft hob sie das Köpfchen und blickte ihm unter Tränen doch freudig ins Auge. »Arnold, ich bin dir recht von Herzen gut. Ich habe dich immer, immer lieb gehabt.« Da zog er sie wieder an seine Brust, und Küsse besiegelten das Geständnis ihrer Herzen. Nach dem ersten Rausche der glücklichen Liebe saßen sie noch lange in süßer Seligkeit auf des Vaters Grab. Arnold erzählte, wie es ihm ergangen, wie er sich immer nach Hause gesehnt, und Elsbeth sprach dann wieder vom Vater und ihrer früheren Kindheit, jenen schönen Tagen. Die Sonne war schon längst unter, sie hatten es nicht bemerkt. Endlich weckte ein Geräusch auf der nahen Straße sie aus ihren Träumen, und Elsbeth flog nach einem flüchtigen Abschiedskuss aus Arnolds Armen nach Hause. Arnolden traf die späte Nacht noch in seligen Erinnerungen versunken auf des Vaters Grabe, und der Morgen graute, als er mit vollem, reichem Herzen in die öde väterliche Hütte trat. Am andern Morgen, als Elsbeth ihrem Vater Morgenbrot brachte, begann der alte Veit von Arnold zu reden. »Mich dauert der arme Junge«, sprach er, »recht herzlich. Du wirst dich seiner wohl erinnern, Elsbeth. Ihr habt ja immer zusammen gespielt.« »Wie sollte ich nicht?« lispelte die Errötende. »Nun, es wäre mir auch nicht lieb. Sähe aus, als ob du zu stolz geworden wärst, des armen Burschen zu gedenken. Es ist wahr, ich bin reich geworden, und die Arnolds sind arme Schlucker geblieben, aber brav sind sie immer gewesen, der Vater wenigstens, und vom Sohn höre ich auch manches Rühmliche.« »Gewiß, Vater«, fiel ihm Elsbeth hastig ins Wort, »der junge Arnold ist recht brav.« »Ei, sieh doch, Elsbeth«, meinte der Vater, »woher weißt du denn das so gewiß?« »Sie erzählten's im Dorfe«, stammelte Elsbeth. »Nun, soll mich freuen. Wenn ich ihm wo helfen kann, soll's an mir nicht fehlen.« Elsbeth, um das Gespräch zu enden, denn sie kam aus dem Rotwerden nicht wieder heraus, machte sich schnell, etwas für die Küche zu tun, und entging so den forschenden Blicken des kopfschüttelnden Alten. Noch vormittags fand Arnold sein Mädchen, wie sie ihm versprochen hatte, im Garten an Veits Hause. Sie erzählte ihm das ganze Gespräch, und er schöpfte daraus die besten Hoffnungen für sein Glück. »Ja«, sagte er endlich, »ich habe mir's die ganze Nacht über bedacht. Das Beste ist, ich gehe heut noch zu deinem Vater, bekenne ihm frei heraus, dass wir uns lieben und gern heiraten möchten, weise ihm meine Kundschaft und das Zeugnis meiner Meister und bitte ihn um seinen Segen. Meine Offenheit wird ihn freuen, er gibt uns seine Einwilligung. Ich gehe dann frischen Mutes in die Fremde, erwerbe mir ein Stück Geld, komme treu und fröhlich zurück, und wir werden glücklich. Nicht wahr, süße, gute Elsbeth?« »Ja«, rief das entzückte Mädchen und hing an seinem Halse. »Ja, der Vater wird gewiß einwilligen. Er hat mich ja so lieb.« Voll freudiger Hoffnung schieden sie. Am Abend schmückte sich Arnold aufs Beste, ging noch einmal zu des Vaters Grabe, betete innig um seinen Segen und trat dann den Rückweg nach Veits Hause mit stillem Beben an. Die vor Freude zitternde Elsbeth empfing ihn und brachte ihn sogleich zu ihrem Vater. »Nachbar Arnold«, rief ihm der Alte entgegen, »was bringt ihr mir?« »Mich selbst«, antwortete jener. »Das heißt?« fragte Veit. »Herr Nachbar«, begann darauf Arnold, anfangs mit zitternder Stimme, aber dann recht fest und herzlich. »Herr Nachbar, lasst mich ein wenig weit ausholen. Ihr mögt mich dann vielleicht besser verstehen. Ich bin arm, aber gelernt habe ich was Ordentliches, das können euch diese Zeugnisse beweisen. Die ganze Welt steht mir offen, denn ich will nicht bei dem Handwerk bleiben, ich will die Kunst lernen. Es soll einmal ein tüchtiger Baumeister aus mir werden, das habe ich meinem toten Vater gelobt. Aber, Herr, alles in der Welt muss seinen Mittelpunkt haben, und ein Zweck muss bei der Arbeit sein. Wie die Häuser, die ich baue, nicht des Bauens wegen, sondern des Nutzens wegen gerichtet werden, so auch mit meiner Kunst. Ich treibe sie nicht bloß, um die Kunst zu treiben, ich möchte gerne etwas dabei erlangen, und das nun, was mir im Sinn steht, habt ihr zu vergeben. Sagt mir's zu, dass ich's haben soll, wenn ich was Tüchtiges geschafft habe, und ich will meine Kraft an das Höchste setzen.« »Und was habe ich denn«, fiel ihm Veit ins Wort, »was euch von solcher Bedeutung ist?« »Eure Tochter, Herr. Wir lieben uns. Ich bin gerade zum Vater gegangen, als ein rechtlicher Mann, und habe nicht vorher viel um das Mädchen herumgeschwänzt, wie's mancher Art ist. Nein, nach guter alter Weise komme ich zu euch und bitt euch um eure Zusage, dass ihr mir, wenn ich nach 3 Jahren von der Wanderschaft heimkehre und was Rechtes geleistet habe, euren Segen nicht verweigern wollt und der Dirne erlaubt, mir die 3 Jahre eine treueigene Braut zu bleiben.« »Junger Gesell«, entgegnete ihm der Alte, »ich habe euch ausreden lassen, lasst's mich nun auch, und ich will euch schlicht und recht meinen Bescheid sagen. Dass ihr meine Tochter liebt, das freut mich, denn ihr seid ein wackerer Bursche, und dass ihr gleich offenherzig zum Vater kommt, freut mich noch mehr und gereicht euch zum großen Lobe. Eure Meister nennen euch einen kunstverständigen Jüngling und geben euch Hoffnung zu was Großem, da wünsche ich Glück. Aber die Hoffnung ist ein unsicheres Gut, und soll ich darauf meiner Elsbeth Zukunft bauen? Während der 3 Jahre kann einer kommen, der meiner Tochter besser gefällt, oder, wenn das nicht ist, der mir besser gefällt. Soll ich diesen nun abweisen, weil ihr kommen könntet? Nein, junger Gesell, damit ist's nichts. Kommt ihr aber einmal wieder, und Elsbeth ist noch frei, und ihr habt euer Glück gemacht, so will ich euch nicht hinderlich sein, jetzt aber kein Wort mehr davon.« »Aber Nachbar Veit«, bat Arnold bebend und ergriff des Alten Hand, »bedenkt doch.« »Da ist weiter nichts zu bedenken«, fiel ihm Veit ein, »und somit Gott befohlen. Oder wollt ihr noch bleiben, so seid ihr mein lieber Gast. Nur nichts mehr von der Else.« »Und das ist eure letzte Entscheidung?« stammelte Arnold. »Meine letzte«, versetzte der Alte frostig. »Nun, so helfe mir Gott«, schrie jener und wollte zur Türe hinaus. Hastig ergriff ihn Veit bei der Hand und hielt ihn. »Junger Gesell, macht er keinen dummen Streich. Ist er ein Mann und hat er Kraft und Mut, so nehme er sich zusammen und verbeiße er den Schmerz. Die Welt ist groß, fort ins Leben, da wird's mit ihm ruhig werden. Jetzt leb er wohl, Glück auf die Wanderschaft.« Somit ließ er ihn los, und Arnold wankte in seine Hütte. Weinend schnürte er sein Bündel, nahm von der väterlichen Erde Abschied und wandte sich dann nach dem Kirchhof, um auch von des Vaters Grabe Abschied zu nehmen. Elsbeth, die das Gespräch halb und halb durch die Türe gehört hatte, schwamm in Tränen. Sie hatte sich alles so schön geträumt, und jetzt schien jede Hoffnung verloren. Noch einmal wollte sie ihren Arnold sehen. Sie stellte sich an ihr Kammerfenster und wartete, bis er aus der Hütte heraustrat und den Weg nach dem Kirchhofe einbog. Schnell flog sie ihm nach und fand ihn betend auf des Vaters Grabe. »Arnold, Arnold, du willst fort?« rief sie ihm zu und umfasste ihn. »Ach, ich kann dich nicht lassen!« Arnold richtete sich auf, als ob er aus einem Traum erwachte. »Ich muss, Elsbeth, ich muss. Brich mir das Herz nicht mit deinen Tränen, denn ich muss.« »Kommst du wieder? Und wann kommst du wieder?« »Elsbeth, ich will arbeiten, wie nur ein Mensch vermag. Ich will geizig sein mit jeder Minute Zeit. In 3 Jahren bin ich wieder hier. Bleibst du mir treu?« »Bis in den Tod, treuer Arnold«, rief die Schluchzende. »Und wenn der Vater dich zwingen will? So sollen sie mich in die Kirche schleppen, und noch vor dem Altare werd ich Nein rufen. Ja, Arnold, wir wollen uns treu bleiben, hier und dort drüben. Irgendwo finden wir uns doch wieder.« »So lass uns scheiden«, rief Arnold, dem ein Strahl der Hoffnung durch die Tränen aus den Augen blickte. »Lass uns scheiden. Ich fürchte keine Hindernisse mehr, nichts soll mir zu groß und zu kühn sein. Mit diesem Kuss verlob ich mich dir, und nun ade. In 3 Jahren sind wir glücklich.« Er riss sich aus ihren Armen. »Arnold«, rief sie, »Arnold, verlasse deine Elsbeth nicht.« Aber er war schon hinaus. Von Weitem wehte ihr sein weißes Tuch den letzten Gruß zu, bis er in des Waldes Dunkel verschwand. Elsbeth warf sich nieder auf das Grab und betete inbrünstig zu Gott. Überzeugt von Arnolds Treue war sie ruhiger geworden und konnte dem Vater gefasster unter die Augen treten, der sie streng ansah und auch nach dem kleinsten Umstande forschte. Alle frühmorgens wallfahrtete sie nun an die Stelle, wo sie ihren Arnold zum letzten Male umarmt hatte. Der alte Veit bemerkte es wohl, ließ es aber geschehen und war schon zufrieden, dass Elsbeth so ruhig und oft sogar heiter sein konnte. So verstrich 1 Jahr, und zu Elsbeths großer Freude hatte sich noch kein Freier gemeldet, der dem Vater angestanden hätte. Am Ende des 2. Jahres kam, nach langer Abwesenheit, ein Mensch ins Dorf zurück, der früher wegen liederlicher Streiche davongegangen war und sich viel versucht hatte. Hans Heiling ging als ein armer Teufel fort und kam in den besten Umständen wieder. Er schien recht eigentlich ins Dorf gekommen zu sein, um sich seinen vorigen Feinden als reicher Mann zu zeigen. Anfangs war's, als wollte er nur kurze Zeit hier verweilen, er sprach von wichtigen Geschäften, aber bald sah man, dass er sich auf einen längern Aufenthalt gefasst machte. Man erzählte sich im Dorfe Wunderdinge von ihm, mancher ehrliche Mann zuckte die Achsel darüber, und viele ließen sich nicht undeutlich merken, sie wüssten recht gut, woher das alles komme. Dem sei nun, wie ihm wolle. Hans Heiling besuchte doch den alten Veit täglich, erzählte ihm von seinen Reisen, wie er sogar in Ägypten gewesen und noch viel weiter übers Meer gefahren sei, dass der Alte viel Vergnügen an seinem Umgang hatte und ihm viel fehlte, wenn Heiling abends nicht in die Stube trat. Zwar hörte er manches von seinen Nachbarn, er schüttelte aber ungläubig den Kopf, nur das eine kam ihm sonderbar vor, dass Hans Heiling sich alle Freitage einschloß und den ganzen Tag über allein zu Hause blieb. Er fragte ihn also geradezu, was er zu solcher Zeit beginne. »Ein Gelübde«, war die Antwort, »bindet mich, alle Freitage im stillen Gebete zuzubringen.« Veit war beruhigt, Hans ging wie vormals aus und ein und ließ sich immer deutlicher merken, was er für Absichten auf Elsbeth habe. Aber Elsbeth hatte einen unerklärlichen Abscheu vor dem Menschen, ihr war's, als gerann ihr das Blut in den Adern bei seinem Anblick. Dennoch machte er dem Alten einen förmlichen Antrag und bekam zum Bescheid, er solle erst sein Glück bei dem Mädchen selbst versuchen. Dazu benutzte Hans einen Abend, wo er Veiten nicht zu Hause wußte. Elsbeth saß am Spinnrocken, als er in die Türe trat. Sie fuhr erschrocken auf, ihm ankündigend, der Vater sei nicht zugegen. »Oh, so lasst uns ein wenig zusammen plaudern, holde Dirne«, war seine Antwort, und somit saß er an ihrer Seite. Elsbeth rückte sich schnell von ihm weg. Hans, der es für bloße mädchenhafte Schüchternheit hielt und den Grundsatz hatte, bei Weibern müsste man kühn sein, wenn man gewinnen wolle, fasste sie schnell um den Leib und sprach schmeichelnd, »Will die schöne Elsbeth nicht neben mir sitzen?« aber sie riss sich mit einem widrigen Gefühl aus seinen Armen und wollte mit den Worten »Es schickt sich schlecht für mich, mit euch allein zu sein«, das Zimmer verlassen, als er ihr nacheilte und sie kühner umfasste. »Der Vater hat mir sein Ja-Wort gegeben, schöne Else. Wollt ihr mein Weib sein? Ich lass euch nicht eher, als bis ihr mir's zugesagt.« Sie sträubte sich vergebens gegen seine Küsse, die ihr fürchterlich auf der Wange brannten. Umsonst schrie sie nach Hilfe. Er, dessen Leidenschaft im höchsten Glühen war, ward nur verwegener, als er plötzlich ein Kreuz gewahrte, das Else von Jugend auf am Halse getragen, ein Erbteil der früh verstorbenen Mutter. Wunderbar ergriffen ließ er sie los. Er schien zu beben und eilte zur Türe hinaus. Elsbeth dankte Gott für ihre Rettung. Dem Vater erzählte sie bei seiner Zurückkunft Heilings niedrige Aufführung. Veit schüttelte den Kopf und schien sehr aufgebracht. Er hielt es Hansen bei nächster Gelegenheit vor, der sich mit der Heftigkeit seiner Liebe entschuldigte, aber der Vorfall hatte für Elsbeth doch die glücklichen Folgen, dass er sie für lange Zeit mit seinen Anträgen verschonte. Sie trug das Kreuz, das, sie wußte nicht wie, damals ihr Retter war, seit jenem Abend immer frei und offen auf der Brust und merkte wohl, dass Heiling nicht eine Silbe an sie richtete, sobald er sie so geschmückt fand. Das dritte Jahr neigte sich bald zu Ende. Elsbeth, die den Vater, wenn er von einer Verbindung mit Heiling sprach, immer aufs Künstlichste hinzuhalten und zu unterbrechen wußte, wurde immer heiterer. Täglich ging sie noch zu des alten Arnolds Grab und dann über die Eger den Weg nach Prag bis auf die Höhe hinauf, in der stillen Hoffnung, bald einmal ihren Getreuen daher wandern zu sehen. Während dieser Zeit vermißte sie einmal morgens früh das Kreuzchen, das ihr so lieb und wert war. Man mußte es ihr im Schlaf abgebunden haben, denn sie legte es nie von sich, und sie hatte keinen kleinen Verdacht auf eine der Mägde, die sie am Abend zuvor mit Heilingen hinter dem Hause hatte flüstern hören. Weinend erzählte sie es ihrem Vater. Der lachte sie aber wegen ihres Verdachtes aus, indem er behauptete, Heiling könne ja nichts an dem Kreuzchen liegen. Über solche verliebte Tändeleien sei er hinaus, sie werde es gewiß woanders verloren haben. Dem ungeachtet blieb sie bei ihrer Meinung, und ganz deutlich merkte sie, dass Hans nun seine Bewerbungen aufs Neue und mit großem Ernst und vieler Zuversicht trieb. Auch der Vater ward immer strenger und erklärte zuletzt gerade heraus, sie müsste dem Heiling ihre Hand geben, es sei sein fester, unabänderlicher Wille. Der Arnold habe sie gewiß vergessen, und die 3 Jahre wären ja ohnehin schon vorüber. Heiling schwor ihr dagegen im Beisein des Vaters seine ewige Liebe zu, und wie er sie nicht, wie vielleicht andere, ums Geld, nein, rein um ihrer selbst willen liebe, denn des Geldes habe er satt, und er wolle sie reicher und glücklicher machen, als sie es je geträumt habe. Doch Elsbeth verachtete ihn und seine Reichtümer. Als sie aber, gedrängt von beiden Seiten und von dem Gedanken der Untreue oder des Todes ihres Arnolds gemartert, keinen Ausweg mehr sah als den, der allen Verzweifelnden offen bleibt, bat sie nur noch um 3 Tage Aufschub, denn, ach, sie hoffte immer noch auf des Geliebten Rückkehr. Die 3 Tage wurden ihr vergönnt. Voll Hoffnung, ihre Wünsche nun bald erfüllt zu sehen, traten die beiden Männer vor die Türe, und Veit gab Heilingen das Geleit. Da kam die Gasse herauf der Priester des Orts, vor ihm der Meßner. Sie gingen zu einem Sterbenden, ihm den letzten Trost zu bringen. Alles beugte sich vor dem Bilde des Gekreuzigten, und auch Veit warf sich nieder, aber sein Gefährte sprang mit dem Ausdruck des Schreckens in das nächste Haus. Erstaunt und nicht ohne Grauen blickte ihm Veit nach und ging kopfschüttelnd nach Hause. Bald kam ein Bote von Heilingen, der ihn benachrichtigte, seinen Herrn habe vorhin ein plötzlicher Schwindel befallen, Veit solle zu ihm kommen und nichts Arges denken. Aber jener entgegnete und bekreuzigte sich, »Gehe hin und sag ihm, mich soll es freuen, wenn's ein bloßer Schwindel gewesen.« Elsbeth saß unterdessen weinend und betend auf einem Hügel vor dem Dorfe, wo sie die ganze Prager Straße hinaufsehen konnte. Eine Staubwolke stieg in der Ferne auf. Ihr Herz schlug ihr mächtig. Aber als sie es nun unterscheiden konnte und einen Trupp reich gekleideter Männer zu Pferde gewahrte, war ihre schöne Hoffnung wieder verschwunden. Jenem Zuge voran ritt einem alten, ehrwürdigen Greise zur Linken ein schöner Jüngling, dem man's ansah, daß ihm der schnelle Trab der Pferde noch viel zu langsam war und den der Alte Mühe hatte zurückzuhalten. Elsbeth scheute sich vor der Menge Männer und schlug die Augen nieder, ohne den Zug weiter anzuschauen. Auf einmal sprang der Jüngling vom Pferde und lag vor ihr auf den Knien. »Elsbeth, ist es möglich, meine liebe, teure Elsbeth!« Erschrocken fuhr das Mädchen in die Höhe, und im Gefühl der höchsten Seligkeit fiel sie dem Jüngling mit dem Ausruf »Arnold, mein Arnold!« in die Arme. Lange lagen sie so in stummem Entzücken, Mund an Mund und Herz an Herz. Arnolds Begleiter standen voll freudiger Rührung um das selige Paar. Der Greis faltete die Hände und dankte Gott, und nie hat die scheidende Sonne glücklichere Menschen gesehen. Als sich die Liebenden wiederfanden aus dem Rausch der Freude, wussten beide nicht, wer zuerst erzählen sollte. Elsbeth begann endlich, und mit wenigen Worten nannte sie ihre unglückliche Lage und ihr Verhältnis zu Heiling. Arnold erstarrte bei dem Gedanken, er hätte seine Elsbeth verlieren können. Aber genau forschte der Greis nach Heiling und rief endlich, »Ja, Freunde, das ist der nämliche Schandbube, der in meiner Vaterstadt jene nichtswürdigen Streiche beging und nur durch die schnellste Flucht dem Arm der Gerechtigkeit entkam. Lasst uns Gott danken, dass wir hier eins seiner Bubenstücke vereiteln.« Unter noch mancherlei Gesprächen über Heiling und Elsbeth kamen sie endlich, aber ziemlich spät, ins Dorf. Triumphierend führte Else ihren Arnold zu dem Vater, der seinen Augen nicht trauen wollte, als er die Menge reich gekleideter Männer hineintreten sah. »Vater meiner Elsbeth«, begann Arnold, »hier bin ich und werbe um euer Tochter Hand. Ich bin ein wohlhabender Mann geworden, stehe in großer Herren Gunst und kann mehr halten, als ich versprochen habe.« »Wie?« staunte Veit. »Ihr wäret der arme Arnold, der Sohn meines seligen Nachbars?« »Ja, er ist's«, nahm der Greis das Wort, »der Nämliche, der vor 3 Jahren arm und verzweifelnd aus diesem Dorfe wanderte. Er kam zu mir. Ich sah ihm bald an, dass er ein Meister seiner Kunst werden könnte, und gab ihm Arbeit. Er vollendete sie zur größten Zufriedenheit aller, und in kurzer Zeit konnte ich ihn als Oberaufseher über die bedeutendsten Werke brauchen. In vielen großen Städten hat er sich einen ewigen Ruhm erworben, und jetzt soll er in Prag das größte Werk für seine Kunst vollenden. Er ist reich geworden, von Herzögen und Grafen wohlgelitten und reich beschenkt. Gebt ihm eure Tochter und erfüllt die alte Zusage. Der Bube, dem ihr eure Elsbeth schenken wolltet, hat den Galgen 1000-mal verdient. Ich kenne den Schurken.« »Ist das alles wahr, wie ihr mir berichtet?« fragte der erstaunte Veit. »Wahr, wahr«, wiederholten alle. »Nun, so mag ich eurem Glück nicht hinderlich sein, wackerer Meister.« Also wandte sich Veit zu Arnold. »Nehmt hin die Dirne. Gottes Segen begleite euch.« Unfähig zu danken, stürzten die Glücklichen ihm zu Füßen. Er zog sie an die Brust, und die Treue ward belohnt. »Herr Veit«, begann der Greis nach einer langen Stille, bloß von dem Freudenschluchzen der Liebenden unterbrochen, »Herr Veit, noch eine Bitte hätte ich an euch. Gebt die Kinder gleich morgenden Tages zusammen, damit ich die Freude habe, meinen guten Arnold, den ich wie meinen Sohn liebe, denn mir hat der Himmel keinen geschenkt, ganz glücklich zu sehen. Übermorgen muss ich wieder gen Prag.« »Ei nun«, versetzte Veit, der ganz fröhlich geworden war, »wenn's euch ein so großer Gefalle ist, so mögen wir's wohl noch so einrichten. Kinder«, rief er den Glücklichen zu, »morgen ist Hochzeit. Draußen auf dem Meierhofe am Egerberge will ich sie ausrichten. Dem Priester meld ich's sogleich. Du, Elsbeth, geh in die Küche, die werten Gäste nach Gebühr zu bewirten.« Elsbeth gehorchte, und daß ihr Arnold sogleich nachschlich und beide bald darauf traulich kosend im Garten standen, finden wir sehr natürlich. Des Vaters Grab lag dem guten Sohne, seitdem er sich von dem Freudenrausch erholt hatte, im Sinne. Sie wallfahrteten also Arm in Arm zu der Stelle, die sie zum letzten Male verzweifelnd verlassen hatten. Am Grabe erneuerten sie ihre Schwüre, und beiden war so wunderbar heilig zumute. »Wiegt dieser einzige Augenblick der Seligkeit«, flüsterte Arnold, indem er seine Braut glühend umarmte, »wiegt er nicht schnell die 3 langen Jahre Schmerz auf? Wir sind am Ziel. Keine höhere Wonne vergönnt das Leben. Nur dort drüben soll es noch größere geben. Ach, dass wir einst so Arm in Arm und Herz an Herz sterben könnten«, meinte Elsbeth. »Sterben«, wiederholte Arnold. »Ja, sterben an deiner Brust. Guter Gott, schilt uns nicht, dass wir im Übermaß der Freude noch das Gefühl für die Höheren haben. Wir erkennen es ja mit dankbarem Herzen, was du Großes an uns getan. Ja, Elsbeth, lass uns beten hier auf des Vaters Grabe und danken für des Himmels Gnade.« Still war das Gebet, aber innig und heilig, und in unendlicher Rührung kehrten die Liebenden nach Hause zurück. Schön und lieblich war der folgende Morgen. Es war Freitag und St. Laurentii-Fest. Das ganze Dorf war lebendig, in allen Türen standen die geschmückten Dirnen und Burschen, denn reich war Veit und alles war beschieden zur Hochzeitsfeier. Nur Heilings Türe war verschlossen, denn es war Freitag und da ließ er sich bekanntlich nie sehen. Bald ordnete sich der Zug in die Kirche, der das überselige Paar zu der schönsten Feier führte. Veit und Arnolds Meister gingen zusammen und weinten herzliche Tränen der Freude über das Glück ihrer Kinder. Fürs Mittagsmahl hatte Veit den Platz unter der großen Linde in der Mitte des Dorfes gewählt. Dahin ging der Zug nach geendigter Feierlichkeit. Der Himmel strahlte aus den Augen der Liebenden. Das festliche Mahl dauerte mehrere Stunden, und oft erscholl's von den bunten Tischen: »Es lebe Arnold und seine liebliche Braut!« Von der Linde gingen die Glücklichen mit den beiden Vätern, Arnolds Freunden und einigen Gespielinnen Elsbeths, nach dem Meierhof am Egerberg. Das Haus lag gar wunderlieblich zwischen dem Gebüsche auf der hohen Talwand, und in diesem kleinen, aber vertrauteren Kreise flogen die Stunden dem freudetrunkenen Arnold mit seiner Elsbeth wie Augenblicke vorüber. Im Meierhofe war auch die zierliche Brautkammer bereitet, und in den reichen Obstlauben des Gartens stand ein freundliches Nachtmahl aufgetischt, und köstlicher Wein schäumte den Gästen in vollen Bechern entgegen. Es dämmerte schon längst im Tale, aber der fröhliche Kreis achtete das nicht. Endlich verlor sich auch der letzte Schimmer des Tages, und eine sternenhelle Nacht grüßte das wonnetrunkene Paar. Der alte Veit kam eben auf seine Jugend zu sprechen und war dabei so weitläufig, denn der Wein hatte ihn gesprächig gemacht, dass Mitternacht herankam und Arnold und Elsbeth mit glühendem Verlangen dem Ende der Erzählung entgegensahen. Endlich schloss Veit und »Nun gute Nacht, Kinderchen«, rief er und wollte das Brautpaar noch in die Kammer geleiten. Da schlug's unten im Dorfe 12 Uhr. Ein fürchterlicher Sturmwind brauste aus der Tiefe herauf, und Hans Heiling stand mit grässlich verzerrtem Angesicht mitten unter den Erschrockenen. »Teufel«, schrie er, »ich lösche dir deine Dienstzeit. Vernichte mir diese!« »So bist du mein«, heulte es aus dem Sturmwinde. »Und gehöre ich dir, und warten alle Qualen der Hölle auf mich, vernichte mir diese!« Da fuhr es wie Flammenlohe über den Berg, und Arnold und Elsbeth, Veit und die Freunde standen zu Felsen verwandelt, das Brautpaar liebend umschlungen, die übrigen die Hände gefaltet zum Gebet. »Hans Heiling«, donnerte es höhnisch lachend aus dem Sturmwinde, »die sind gesegnet im Tod, es fliegen die Seelen dem Himmel zu, aber deine Schuld ist verfallen und du bleibst mein.« Hans Heiling flog von der Felsenhöhe hinab in die schäumende Eger, die ihn zischend empfing und verschlang. Kein Auge hat ihn wiedergesehen. Des andern Morgens früh kamen Elsbeths Freundinnen mit Blumen und Kränzen, das neue Paar zu schmücken, und das ganze Dorf flog hinterher. Da fand sich die Hand der Zerstörung überall. Sie erkannten die Züge der Freunde in den Felsengruppen, und laut schluchzend wandten die Mädchen ihre Blumen um die Steinbilder der Liebenden. Da sank alles auf die Knie nieder und betete für die geliebten Seelen. »Heil ihnen!« so unterbrach endlich ein ehrwürdiger Greis die tiefe Stille. »Heil ihnen! Sie sind in Freude und Liebe dahingegangen, und Arm in Arm und Herz an Herz sind sie gestorben. Schmückt immer mit frischen Blumen ihre Gräber. Diese Felsen bleiben uns ein Denkmal, dass kein böser Geist Macht hat über reine Herzen, dass treue Liebe sich im Tod bewährt.« Seit dem Tage wallfahrtete jedes liebende Paar in die Gegend von Hans Heilings Felsen und bat die Verklärten um Segen und Schutz. Der fromme Brauch ist nicht mehr, aber die Sage ist lebendig geblieben in den Herzen des Volkes, und noch heute nennt der Führer, der den Fremden in das schauerliche Egertal zu Hans Heilings Felsen führt, die Namen Arnold und Elsbeth und zeigt die Steinbilder, in die sie verwandelt worden, sowie den Brautvater und die übrigen Gäste. Noch vor einigen Jahren soll die Eger an der Stelle, wo Hans Heiling hineingestürzt worden, fürchterlich und wundersam gebraust haben, und keiner ist vorübergegangen, der sich nicht bekreuzigte und dem Herrn seine Seele befahl. Ende von Hans Heilings Felsen. Sängerin und Dichter von Eduard Sachau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sängerin und Dichter von Eduard Sachau. Der lebenslustige, liebesbedürftige Dichter Abdallah ibn al-Abbas hatte sich einmal in ein christliches Mädchen verliebt, das er in folgenden Versen besang. Ein Bild von einem Mädchen in der Kirche hat es mir angetan. Möge Allah es demjenigen antun, der sie so schön gebildet hat. Der Künstler, der sie geschaffen hat, hat ihren Reizen auch das hinzugefügt, dass er sie als Christin in die Welt gesetzt hat. Zu diesen Versen hatte der Dichter zugleich eine schöne Melodie komponiert. Eine berühmte Sängerin jener Zeit namens Masabich, die Sklavin des Ahadab al-Mukajin, pflegte dieses Liedchen oft vorzutragen, wie sie auch viele andere Lieder von Abdallah in ihren Vorträgen zu Gehör brachte. Sie kannte seine Gedichte und Kompositionen besser als alle anderen Sängerinnen Bagdads, war außerdem ein schönes Weib und eine ausgezeichnete Künstlerin. Begreiflich daher, dass Abdallah sehr in sie verliebt war. Eines seiner Lieder lautete: »Kredenzt mir am Palmsonntag einen Wein, der lange gelagert hat in Kirchen, in Gesellschaft von Menschen, an denen mein Herz hängt, wenn sie auch eine andere Religion haben als die meinige.« Abdallah hatte auch die Musabich in besonderen Gedichten besungen. Diese zitierte und sang er vor, so dass sie den Vortrag direkt von ihm selbst erlernen konnte. Nun entstand eines Tages ein Zerwürfnis zwischen Dichter und Sängerin. Sie zürnte ihm wegen irgendeiner Äußerung, die er über sie getan haben sollte und die er hintergebracht war. Da er nun sehr wünschte, sie zu versöhnen, sie aber nichts mehr von ihm wissen wollte, schrieb er einen Brief, in dem er ihr schwor, dass er nichts von dem, was sie verletzt habe, gesagt oder getan habe und denjenigen verfluche, der den Unfug angestiftet hatte. Sie antwortete ihm darauf nur in der Weise, dass sie ihm seinen Brief zurückschickte, aber hinter den Fluch über denjenigen, der den Unfug angestiftet hatte, das Wort Amen hinzugefügt hatte, indem sie auf diese Weise ihre Übereinstimmung und Wiederversöhnung mit ihm zu erkennen geben wollte. Darauf antwortete er mit folgendem Verse: »Über die Antwort, die du mir gegeben, werde ich mich freuen, solange ich lebe. Dasjenige Wort aber in deiner Antwort, das mich am meisten erfreut hat, ist Amen.« Und die Freundschaft war wiederhergestellt. Ende von Sängerin und Dichter von Eduard Sachau. Gelesen von Elli, Juni 2012. Der Hofnarr und der Kadi von Damaskus von Eduard Sachau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Hofnarr und der Kadi von Damaskus von Eduard Sachau. Abade war der Sohn eines der Köche seiner kalifischen Hoheit Prinz Mamun. des Sohnes und Nachfolgers von Harun al-Raschid. Von seinem Vater in die edle Kochkunst eingeführt, wurde er in der Küchenregion des Palastes bald eine berühmte Persönlichkeit. Freilich nicht durch seine Kochkunst, sondern durch seinen schlagfertigen, oft sehr boshaften, aber stets amüsanten Witz. Und so kam es, dass sein Ruf aus der Küche in die goldstrahlenden Seele des Prinzen hinaufstieg, dass der Prinz ihn sich kommen ließ, Gefallen an ihm fand und ihn sozusagen in seinen Hofstaat aufnahm. Abade trug nun feine Kleider und war über Nacht ein großer Mann geworden. Der Prinz schickte ihn sogar zu seiner Schwester, der Prinzessin Zubaide, die ebenfalls großes Wohlgefallen an ihm fand, ihn oft bei sich empfing und allemal reich beschenkte. Abade diente als Hofnarr unter vielen Kalifen, unter zweien in voller Gunst, unter zweien mit dem Ergebnis, dass er infolge seiner losen Streiche und Unverschämtheiten in Verbannung geschickt wurde. Der Kalif Mamun hatte eines Tages den geistreichen Einfall zu befehlen, dass denn jeder seiner Kumpane einen Topf mit Fleisch kochen und derjenige, dessen Gericht den schönsten Duft habe, einen Preis bekommen sollte. Bei der ersten Probe verbreitete nur der Topf seines Sohnes und Nachfolgers Mutasim den schönsten Duft. Als gelernter Koch war Abade auf den Erfolg des Prinzen neidisch, machte sich vertraulich an ihn und empfahl ihm, noch die und die Ingredienzen hineinzutun. Der Prinz ging in die Falle. Nachdem er den Rat Abades befolgt hatte, verbreitete sein Topf einen derartigen Gestank, dass der Kalif ganz ärgerlich wurde. Prinz Mutasim war der Blamierte. Als er aber dann bald darauf Kalif wurde, rächte er sich dadurch an Abade, dass er ihn nach Mosul in Verbannung schickte. Dort sollte es ihm nicht gut gehen. Seine Schulden, seine Gläubiger, deren er viele hatte, waren ihm von Bagdad nach Mosul gefolgt und schleppten ihn dort vor den Richter. Außerdem hatte er aus einem dortigen Kloster einen jungen Mönch entführt und zu einem schlechten Lebenswandel verleitet, weshalb die Mönche des Klosters ihm überall auflauerten und auf sein Verderben sannen. Genug, du musst schleunigst fliehen und für längere Zeit sein Heil in der Verborgenheit suchen. Indessen, die Kalifen wechselten ziemlich schnell und einer der Folgenden berief ihn zurück an den Hof und setzte ihn in seine frühere Stellung wieder ein. Ein hoher Staatsbeamter unter dem Kalifen Mutawakkil erzählte, er sei eines Tages im Vorzimmer des Palastes gewesen, in Erwartung einer Audienz bei seiner Majestät. Da sah er, wie plötzlich ein Mann mit ganz rotem Kopf und verstörtem Gesicht in ersichtlich großer Aufregung aus dem Empfangszimmer des Kalifen heraustrat, der Herr Musa ibn Abd al-Malik, der Großrichter von Damaskus, und hörte, wie er im Fortgehen zu seinem Diener sprach. »Du, geh sogleich in das Haus des Abade, bring ihm 1000 Dirhem und sag ihm, er möchte doch in Zukunft seinen Schnabel halten.« Hinterher wurde bekannt, was drinnen beim Kalifen vorgefallen war. Musa, der Richter von Damaskus, war zur Audienz beim Kalifen befohlen. Als er den Empfangsraum betrat, fand er den Kalifen in einer Erhöhung über dem Park der wilden Tiere sitzend und vor ihm den Hofnarr Abade, der den Kalifen mit seinen Witzen unterhielt, worüber dieser unmäßig lachte. Der Kalif wendete sich nun an Musa mit den Worten: »O Musa, der Mensch da macht mir mit seinen Witzen wirklich Kopfschmerzen. Was befreit mich davon?« Musa: »O Fürst der Gläubigen, lass ihn den Löwen da unten vorwerfen.« Der Hofnarr: »Gut, O Fürst der Gläubigen, lass mich den Löwen vorwerfen, denn Herr Musa aber bestimme für die Löwen von Damaskus. Vielleicht kommen dann die Schätze wieder heraus, die er als Richter von Damaskus erpresst hat.« Musa erblasste und war wie vom Donner gerührt. Der Kalif war guter Laune, er ging auf die Sache nicht ein. Kurz darauf fangte Musa zitternd am ganzen Leibe aus dem Empfangsraum heraus in eitel Angst vor dem Hofnarr, dem er daher mit jenen 1000 Dirhem den Mund zu stopfen gedachte. Ende von Der Hofnarr und der Kadhi von Damaskus von Eduard Sachau, gelesen von Elli, Juni 2012.